Es war zu der Zeit, als die Saat höher wuchs, als Felder, Wiesen, Blumenbeete Farbe und Gesicht bekamen. Da wuchsen Schriftzeichen aus dem Boden des württembergischen Herzogtums. Es war wie eine geheime Verabredung. An den Rändern der Städte, überall im Land, hatten die Bauern in ihre Äcker, Wiesen, Gärten mit Kornblumensamen, mit Mohn- und Kleesamen, aber auch mit dem Samen edlerer Blumen Schriftzeichen gesät. Nun wuchs es hoch. Nun wuchs es aus dem schwarzen Boden ans Licht, mit ungefügen Buchstaben und mit zierlich gedrechselten. Nun schrie es, rot mit Mohnblüten, blau mit Kornblumen, gelb mit Löwenzahn, aber auch mit Lilien, weiß und sehr künstlich, süß, Saujud, oder auch Josef süß, Saujud und Verderber. Da und dort griffen die Behörden ein, aber gegen die Gewohnheit lässlich und ohne Strenge. Man schmunzelte, der Herzog lachte. Die Herzogin Maria Auguste fuhr eigens vor die Stadt, ein derartiges, besonders kunstvolles Arrangement amüsiert zu besichtigen. Auch in dem Forst von Hirsau, in der großen Wiese der Lichtung, nahe bei dem Holzzaun des Hauses, mit den Blumenterrassen, das der Rabbi Gabriel mit der Tochter des Süß und einer Amme bewohnte, hatte ein Bauer die Inschrift gesät. Es war ein junger Mensch, und er saß in der Brüdergemeinde des Magisters Jakob Polycarp Schober. In diesem Bibelkollegium war früher auch Magdalene Sibylle, die Tochter des Hofkirchenratspräsidenten Philipp Heinrich Weißensee, der zuvor der Prälat von Hirsau war, jetzt aber in Stuttgart lebte und erst vor kurzer Zeit nobilitiert worden war. Dem Magister Jakob Polycarp Schober war mit Magdalene Sibylle eine Tröstung und großes Licht erloschen. Sie fehlte ihm sehr, und er bedauerte nun erst recht, dass seine Bewerbung um die herzogliche Bibliothekarsstelle an der Geldforderung des Grazialamts, das der Jude Süß eingerichtet hatte, um die Kassen des Herzogs zu füllen, gescheitert war. Zumal er erfahren musste, dass ein völlig ungeeigneter Mensch auf diesem Posten saß, nur weil er ihn teuer bezahlen konnte. Gegen Süß aber hegte er nun neben dem allgemeinen Abscheu einen höchst persönlichen, kräftigen Hass, dessen Unchristlichkeit er sich oft zerknirscht vorwarf. Er konnte ihn aber nicht loswerden. Und wenn er im Wald seine sinnierenden Spaziergänge machte, so stand er oft in der Lichtung vor der Blumenschrift und verfolgte befriedigt die Linien Josef Süß, Saujud und Satanas. Einmal, wie es ihn wieder hingetrieben hatte, fand er, und das Herz stockte ihm, einen anderen Gast vor der Blumenschrift. Das Mädchen, das blau-schwarze, matt-weiße. Seit er sie vor einiger Zeit, als die Neugierde ihn trieb, den hohen Zaun vor dem geheimnisvollen weißen Haus zu erklettern, in einem Zelt gesehen hatte, sich dehnend und verträumt. Seit jener Zeit dachte er stets an sie als an die Prinzessin aus dem himmlischen Jerusalem. Und jetzt lag sie hingeworfen auf der Erde, verströmend. Eine Frauensperson von gutmütigem Aussehen bemühte sich ratlos und verstört um die wie ohnmächtig Hingestreckte. Schließlich trat er über eine Wurzel stolpernd näher, überwand sich und zog tief den Hut. Herr, lass das Fräulein. Die Frauensperson war erschreckt herumgefahren, während die Prinzessin ihm langsam die Augen zuwandte, die aber woanders zu sein schienen und ihn nicht sahen. Er war kein großer Kombinierer, aber er begriff, dass die Verstörung der Dame mit der Blumenschrift zusammenhing. Er war recht froh über die Erkenntnis und wurde nun gesprächig, hurtig, höflich und mit großer Zärtlichkeit. Ist er Ihnen auch zu nahe getreten, dem Marcel, der arge Jud? Ja, dieser ist wohl ein Verderber und ein stinkender Satanas. Verleumder, niedriger, schleichender, stinkender Verleumder! Der Magister war nicht darauf gefasst, dass seine freundlich gemeinte Anrede diese erschreckende Wirkung hatte. Er tat einen unbeholfenen, bestürzten Sprung hinter sich, aber die Dame fuhr unter Tränen mit ihren Vorwürfen fort. Blumen, unschuldige, das Blumenmissbrauch zu seinem Gift und Niedrigkeit. Marcel, beruhigen Sie sich. Erfüllen Sie Ihr Herz nicht mit Tränen. Es war keineswegs böslich gemeint, de Marcel. Es erweisen Ihnen doch seine Taten, de Marcel. Es ist doch bekannt in allem Land, de Marcel. Liebes Kind, wenn ich das bin. Fasst euch. Geht, Herr. Lasst uns allein. Komm, Kind, steh auf. Komm fort von hier. Und während der Magister erneut etliche Reverenzen machte, während die süße Blauschwarze still und strömend vor sich hin weinte, stützte sie die dickliche Person und führte sie endlich von den unseligen Blumen fort. Der Magister aber folgte. Er konnte den Vorwurf, er sei ein giftiger Verleumder, nicht so auf sich sitzen lassen. Sie sind nicht gut belehrt, Marcel, wenn Sie mich einen giftigen Verleumder nennen. Es ist doch bekannt in allem Land, dass er ein Verderber ist und ein stinkender Satanas. Und Satanas? Er? Er ein Satanas? Weiß und rot ist er. Hervorragend aus Myriaden. Sein Haupt, feinstes Gold, seine Locken ringeln sich herab, rabenschwarz. Seine Wangen, ein würziges Bild. Getürbte Wohlgerüche, seine Lippen fließende Myrrhe. Oh, welche Verstörtheit. Ringe, seine Hände, sein ja, Leib ja, von sie ist eine von den Unglücklichen, die der Jud mit seiner Zauberei und Hexenkunst verführt hat. Der Jud ist arg aus auf Weiber. Und wenn auch an den Geschichten über Magdalene Sibylle und den Herzog nichts Wahres ist, so hat doch auch da der Jud seine Hand im Spiel. Und diese hier ist ganz sicher ein Opfer von ihm. Oh mein Gott, welche Unschuld ward hier zerstört. Noch jetzt in ihrer tiefsten Verstrickung zitiert sie die Bibel, diese holde Prinzessin aus dem himmlischen Jerusalem. Den Pausbeginn Magister hob es wie mit Himmelsflügeln, während er diese Erwägungen anstellte. Sein Leben war mit dem Weggang Magdalene Sibyllens doch eigentlich recht kahl und dürftig geworden. Jetzt schickt mir die Gnade des Herrn die glückliche Aufgabe, diese zarte und feine Prinzessin aus den Zähnen des leckerischen und gefräßigen Satanas zu retten. Und er brauchte nicht lange zu überlegen, wie er die reuige Sünderin zurück auf den Pfad argloser Frömmigkeit führen wollte. Bedenken Sie, Demoiselle, die große Freude, die im Himmel über reuige Sünder ist. Denn es ist die Gnade Gottes unermesslich, der wohl bedenkt, vielleicht auch der reinste und zarteste in die feinsten und schlauesten Schlingen des Bösen geraten kann. Denn der Feind, der Satanas und Bulas, ist der Jud. Mein Vater ist kein Satan und Bruder. Kind! Das ist schwarze, niedrige, scheußselige Verleumdung. Der Jud. Der Jud. Ihr Vater. Das freundliche, pausbäckige Gesicht des Magisters wurde ganz gelb und fahl. Der moosigte Boden unter ihm hob und senkte sich. Die Bäume fielen um, über ihn stachen ihn, deckten ihn zu. Der Jude, ihr Vater. Seine ganze Welt, Gott, Teufel, Offenbarung, stand Kopf. Ihr dürft der Kleinen kein Wort von dem glauben, was sie da in ihrer Verwirrung gefaselt hat. Sie ist natürlich nicht die Tochter des Finanzdirektors. Diesen Unsinn träumt sie sich nur so zusammen. Und ihr dürft um Himmels Willen keinem Menschen von der Sache erzählen. Sie träumt sich oftmals in solche Dinge hinein. Doch jetzt entfernt euch, Herr. Ich bitte, So, komm, Kind. Hinein. Komm. Die Blumen so zu vergiften. Arme, unschuldige Blumen. Um Jakob Polycarp Schober aber war von jenem Tag an viel Wichtigkeit und Gehobenheit. Gott hatte ihn an den Hebel großer und schwerer Entscheidungen gestellt. Denn es war klar, dass die Prinzessin doch die Tochter der hebräischen Exzellenz war. Und was das Frauenzimmer geredet hatte, war schwarz. Verlegenes Gerede. Aber mich führt man nicht so leicht in das Licht. Sie ist des Juden Tochter. Und nun liegt es an mir, die Seele der Jungfrau zu retten. Ja, vielleicht werde ich auf diesem Weg an den Juden selber gelangen und ihm ins Gewissen reden. Denn es ist noch keineswegs ausgemacht, dass ein Jud von vornherein kein Gewissen hat. Und wenn der Herr Zebaoth meiner Rede Kraft verleiht, dann wird vielleicht durch mich, jawohl durch mich allein, das ganze Herzogtum von seinem heillosen Druck Erlösung finden. In solcher Erwartung ging der pausbäckige Magister herum, und er war voller Gehobenheit und es war großes Licht um ihn. Sichtbarlich über ihm war jetzt die Gnade. Seine Rede floss ihm lieblich vom Mund, ja, es traf sich, dass sich ihm die Worte zu Reimen fügten. So dichtete er unter dem stark auf ihm lastenden Eindruck von der Verweigerung der Bibliothekarstelle durch den Juden Süß ein Lied, das er Nahrung, Sorgen und Gottvertrauen betitelte und das er auf seinen Wanderwegen durch den Hirsauer Wald vor sich hinsang. Solang es noch eine Krähe, solang es einen Sperling gibt, solang ich andere Tiere sähe, solange bin ich unbetrübt. Wenn die nicht ohne Nahrung sind, warum dann ich als Gotteskind? Solang es noch eine Krähe, solang es einen Sperling gibt, solang ich andere Tiere sähe, solange bin ich unbetrübt. Auch wurde das Lied im Bibelkollegium demütig bestaunt und gern gesungen. Und das befriedigte den Jakob Polycarp Schober bei aller Demut sehr. Und es tröstete ihn über den Weggang Magdalene Sibyllens. Abi Gabriel hatte voll Ungeduld auf die Rückkehr des Kindes gewartet. Jantje, die Zofe, erzählte jetzt ängstlich die Begegnung mit dem Fremden auf der Wiese und was sich dort ereignet hatte. Er wird niemals glauben, dass Naomi die Tochter des Herrn Finanzrats ist. Mag er glauben, was er will. Beruhige dich jetzt und geh zu dem Kind. Die Zofe gegangen, verdüsterte sich noch schwerer das stein- und mürrische Gesicht des Rabbi, zackten sich noch schärfer die drei senkrechten Falten über der Nase. Das Fragen verhindern. Das Kind darf nicht fragen. Schütz mich, Himmel und alle wohlwollenden Engel, dass das Kind nicht frage. Ihr Lügen kann ich nicht. Dann will ich es auf mich nehmen, ihr das Bild des Vaters zu zerhauen. Aber damit entglitte mir ein letztes. Lieber wollte ich meine Blumenterrassen in Jauchengruben verwandeln, als das. Schütz mich, Herr. Heilig. Dein Name. Der geheime Finanzdirektor Josef Süß-Oppenheimer hatte seine Tochter Naomi lange nicht besucht. Seine geschäftlichen Belange nahmen ihn voll in Anspruch. Vor allem dachte er daran, seine Nobilitierung mit allem Eifer voranzutreiben. Seine Stellung war gefestigt genug. Er begehrte zum Besitz der Macht jetzt auch ihre Titel und Würden. Er trug sich mit dem Plan, das Amt des Landhofmeisters in aller Form zu übernehmen. Das ist das höchste Amt im Herzogtum, das steht mir zu. Anerkannt vor Kaiser und Reich, trotz meines Judentums. Sie wollen, ich soll mit Kaftan und Schläfenlöckchen herumlaufen, meinen Reichtum verbergen, aus Angst, dass Christenneider ihn mir billig abjagen, demütigst kuschen und kriechen vor ihnen wie der gescheite Isaac Landauer. Der Herzog hatte bereits, nachdem Süß bei seiner Redoute ihm Magdalene Sibylle Weißensee zugeführt hatte, durch seinen Wiener Gesandten ein dringendes Gesuch seines Hoffaktors Süß unterstützt, ein Adelsdiplom für ihn verlangt und 1000 Dukaten dafür geboten. Aber nicht nur das württembergische Parlament, auch die Ministerkollegen des Süß intrigierten am Wiener Hof. So geriet die Angelegenheit ins Stocken. Süß nun, um den Herzog anzuspornen und um sich unentbehrlich zu zeigen, stoppte seinen Eifer für Karl Alexander. Er bat unter dem Vorwand dringlicher persönlicher Geschäfte einen Urlaub ins Ausland. Sofort klappte die Rekrutierung nicht mehr. Die Geldmittel fürs Heer kamen nicht mehr herein. Die Weiber wurden schwieriger. 1000 kleine Misshelligkeiten, die Gewandtheit seines Finanzdirektors bisher ihm ferngehalten, zeigten dem Herzog jetzt ihr widerwärtiges Gesicht. Unzuträglichkeiten bei der Deckung seines ungeheuren persönlichen Geldbedarfs von Süß immer künstlich noch gesteigert und bei den Militärlieferungen. Aufsehen aber erregte vor allem ein Vorfall und das weit über die Grenzen des Herzogtums hinaus, der sich während der Abwesenheit des Süß ereignete. Bei Heilbronn, lieblich zwischen Weinbergen, lag das Schloss Stettenfels. Der Graf Johann Albrecht Fugger saß darauf, Jesuitenzögling, eifervoller Katholik, befreundet mit dem Würzburger Fürstbischof und dessen gesamtem Anhang. Alle große Befürworter des bei der Ernennung Karl Alexanders zum Herzog heimlich gefassten Planes, das protestantische Württemberg wieder dem einzig seligmachenden Glauben der katholischen Kirche zuzuführen, dem ja der neue Herrscher auch angehörte. Nun hatte der regsame Graf auf Schloss Stettenfels schon unter dem vorigen Herzog Eberhard Ludwig um Gestattung katholischen Privatgottesdienstes nachgesucht, immer vergebens. Jetzt, unter dem katholischen Herzog, nahm er ohne Federlesens Kapuziner ins Schloss, begann auf seinem Berg weitläufig Kloster und Kirche zu bauen. Der Fürstbischof von Würzburg unterstützte ihn dabei mit großem Eifer und Ehrgeiz. Auch liefen Kollekten für das Vorhaben an den katholischen Höfen und der Graf war auf vorgeschobenem Posten ein wackerer Kämpfer der katholischen Kirche, sehr in Sicht. Das ist ein offener Bruch der Gesetze. Das Kabinett muss auffordert werden, das freche Unwesen aufzuhalten. Das ist endlich ein Fall, wo kein Jud und kein Herzog dreinreden kann, so verlottert und korrupt die Ämter auch sein mögen. Hier geht es eindeutig um das Gesetz. Das geht allein ins Parlament da. Jawohl. Ich beantrage, eine Untersuchungskommission soll zu dem Grafen gesandt werden, um dort eine Lehensvisitation durchzuführen. Angenommen. Ich schlage vor, dass der Regierungsrat Johann Jakob Moser der Kommission vorsteht. Die Vollmachten gestatteten dem Regierungsrat Moser so weit zu gehen, dass, nachdem der Graf versucht hatte, mit Schikanen, Ausreden und Bosheiten die Lehensvisitation zu verhindern, ein Detachement Soldaten unter seinem Befehl Kirche und Kloster rücksichtslos schleiften. Moser zog von Stettenfels erst wieder ab, nachdem der vom Schimpfen und Schreien heisere Graf die gesamte militärische Exekution auf Heller und Groschen bezahlt hatte. Jubel im Land, im Parlament. Machtlos der Herzog. Ihm waren die Hände gebunden. Er seufzte nach seinem Juden, der endlich zurückkam. Warum ist er denn noch nicht hier? Was sind das doch alles für Frage? Der Jud hier wäre der Stettenfels Handel bestimmt anders gegangen. Es ist eine Schande, dass meine Minister die christlichsten Affären nicht ohne den Jud glatt erledigen können. Euer Liebten dürfen den Juden erwarten und sich beruhigen. Der Herr Geheime Finanzdirektor. Lass die Faxe. Herein mit ihm. Durchlauch. Sei er willkommen, Süß. Alle Damen des Hofes waren untröstlich über seine Abwesenheit. Lass die Weiber jetzt. Ärger habe ich nur gehabt, während er sich im Ausland sein Amüsement gesucht hat. Das ist das Wort, Durchlaucht. Weiber hat es überall und ich habe in Holland, England und in Frankreich den schönsten Frauen zu reichlich Amüsement verholfen. So wird er jetzt so sich ihrer enthalten müssen für eine Weile. Das will ich, Durchlaucht. Dafür aber möchte ich Sie bitten, mir in den Stand der ordentlichen Ehe zu verhelfen. Wie, Jud? Eine Mariage? Was will er damit, Süß? Hm? Durchlaucht. Auf meiner Reise durch die Niederlande begegnete ich einer Dame, einer Portugiesin, Madame de Castro, so ihr Name, den ich getrost nennen darf, denn sie ist nicht nur eine seltene Schönheit, sondern auch von edler Herkunft, hochmütig von Ansehen und Haltung. Hört diesen Schwärmer. Durchlaucht werden bald Gelegenheit haben, sich zu überzeugen. Der Augenschein wird mich bestätigen, Madame de Castro kommt nach Stuttgart. Und ich bitte Sie um die schon lang anstehende Nobilitierung. Denn ohne sie hilft es mir wenig, dass diese Dame mich mag und auch bereit ist, mich zu heiraten. Ach, Jud, was sind das für Firlefanzereien? Ich habe ihm erlaubt, sich Mätresse zu halten, so viel er will. Was noch? Was wird die Sophie Fischerin ihm dazu sagen? Und wozu war dann all seine Mühe, das schöne Kind sich als Mätresse ins Haus zu nehmen? Da hat er also ganz umsonst den Vater seiner Schönen zum Expeditionsrat befördern lassen. Nein, Durchlaucht, meine Selbstsucht war nicht so sehr im Spiel dabei. Gewiss, die Jungfrau Fischerin ist mir eine liebe und willkommene Hausdame gewesen. Aber dem Ansehen des Hofes bin ich wohl schuldig, das neue Amt des Vaters nicht mit so niederen Diensten der schönen Tochter zu belasten. Ich habe sie entlassen. Er ist sehr offen, Jud. Und nachdem dieses Hindernis nicht mehr besteht, möchte ich Sie, Durchlaucht, dringend bitten, ein neues Schreiben an den Hof nach Wien zu senden. Sie wissen, Durchlaucht, dass ich durch Ihre großzügige Gnade zu Ruf und Ansehen im Herzogtum und auch noch weit darüber hinaus gekommen bin. Meine Nobilitierung wird die letzte Schranke niederreißen und mich zum ebenbürtigen Untertan in Ihrem Herzogtum werden lassen, dem alle Ämter, alle Dienste, die er stets gern und willig Ihnen und dem Land erwiesen hat und noch erweisen wird, rechtens zugesprochen werden. Welch eine ernste Rede. Vertraut man ihm so wenig, Jud? Ach, es ist nicht herzogliches Misstrauen, Durchlaucht. Ich fühle den gerechten Anspruch, der jedem Menschen, ob Jud, ob Heide oder Christ, eingegeben ist, in all den Ämtern, die er ausübt, auch anerkannt zu werden. Er soll sein Schreiber haben. Ich werde selbst noch einmal in der Sache etwas unternehmen. Ich werde dem Kaiser sagen, dass ich meinem Hofjud als einzige seiner fürstlichen Dignität angemessene Reconnaissance das Adelsdiplom geradezu schuldig bin. So soll man es aufsetzen. Veranlass er das selbst und schnell. Und damit ist die Sache abgetan. Nach solchem Schreiben glaubte Süß alles auf bestem Wege. Der Kirchenratsdirektor Philipp Heinrich Weißensee, von Weißensee jetzt, hatte sich sehr verändert seit jener Nacht, da seine Tochter Magdalene Sibylle dem Herzog zugefallen war. Zwar ließ er wohl auch jetzt noch Aug und Hand in jeder Aktion, aber zum Staunen aller zog er sich plötzlich mitten im tollsten Getriebe, während der Würzburger Fürstbischof mit eisernem Willen an der Vertiefung des katholischen Glaubens im württembergischen Herzogtum arbeitete, mitten in all diesem Treiben zog er sich zurück, erklärte, er müsse rasten, setzte sich nach Hirsau in sein verödetes Haus über seinen vor Zeiten begonnenen Bibelkommentar. Aber es ging auch mit dem Werk nicht voran. Die Tage schlurfte er durch die Räume, wie waren sie weit und leer, schlurfte in Pantoffeln ohne Perücke, abwesend, mit verrenktem Lächeln. Dann ließ er den Magister Jakob Polycarp Schober vor sich rufen. Der erschrak, hörte dann aber erleichtert, dass der alte Herr den Freund seiner Tochter habe wiedersehen wollen, Erinnerungen an früher, auf langen Spaziergängen immer und immer wieder beschworen. Schober begann vertrauensvoll von seinen Versen zu sprechen. Es sind darunter Titel, die meine Freunde mir oft rezitieren. Haben Sie auch schon an eine Drucklegung gedacht? Das kann ich mir nur in den schönsten Träumen vorstellen. Also wir sollten danach tun? Das wäre mir eine unermessliche Freude. Ich werde mich dafür einzusetzen wissen, mein Freund. Lassen Sie uns hier den Weg über die Wiese nehmen. Gewiss wohl. Da ist mir neulich, hier an dieser Stelle, wo wir jetzt vorübergehen. Dem lange schon das Herz bersten wollte, der sein gehütetes Geheimnis von der Prinzessin aus dem himmlischen Jerusalem nur mühsam noch für sich behalten konnte, jetzt war er selig, es dem Vater seiner geliebten Freundin anvertrauen zu dürfen. Und Naemi wurde unter der Schilderung zum Opfer, das der arge Jude ihr Vater der Bekehrung zum rechten Glauben gewaltsam entzog. Aufhorchte da Weißensee, abfiel seine Müdigkeit, Fahrigkeit. Tagelang streifte er mit dem über solche Ehre strahlenden Magister durch den Wald, stand am Holzzaun, ließ sich jede Einzelheit wieder und wieder erzählen, forschte nach dem Alten, dem Holländer, Minherr Gabriel Oppenheimer van Straten, kombinierte, bekam zwar Naemi nicht zu sehen, setzte sich aber aus all dem Mosaik die Wahrheit ziemlich getreu zusammen. Ei, ei, ei, ei, ei. Wer war sich das vermutend, Exzellenz? Wer hätte hinter diesem eiskalten, eisklaren Geschäfts- und Machtmenschen die sentimentalische Idylle im Wald von Hirsau gesucht? Mein Herr Finanzdirektor, wie Sie vor mir gestanden waren, an jenem üblen Abend in Ihrem Palais, was für eine wache, mondäne, medisante Miene Sie hatten. Mein Herr Hebräer, ich hätte mich wohl doch sollen ein wenig mehr zusammennehmen an jenem Abend. Ich saß wohl sehr elend und vertan auf meinem Stuhl, dieweilen Sie rank und schlank und schneidig vor mir standen, und das Mark krümelte sich kurios in meinem Gebein. Ja, ich wäre wohl neugierig, wie sich Euer Exzellenz führen in einem ähnlichen Fall. Wie denn? Ist das etwa Rache, womit du dich abgibst? Sind das Rachepläne? Wie donc? Ich besudle mich nicht mit so bürgerlichen, gemeinen Empfindungen. Ich bin nur... Ja, was bist du? Neugierig bin ich. Wie der Jude sich halten wird, aber auch plötzlich so schlapp und alt sein wird. Und was überhaupt da tun wird. Ja. Sehr sehenswert wird das sein. Höchst lehrreich wird das sein. Ja. Voyons donc, Exzellenz. Der Leibarzt Dr. Wendelin Breyer untersuchte den Herzog. Ein dürrer, langer Mensch, ungeheuer beflissen, ängstlich und liebenswürdig, mit weiten, entschuldigenden Bewegungen. Der Herzog war ein schwieriger Patient, der gerne Medizinflaschen an den Köpfen seiner Ärzte zerschmiss und sie mit dem flachen Degen halb tot prügelte. Ja, also dann... Nicht zu verkennen, Durchlaucht. Gut Militär. Aber eine ganz kleine, unbedeutende Gut Militär. Nur etwas Beiläufiges, gewissermaßen als ein leichter Schnupfen der allerhöchsten Harnblase anzusprechen. So, und wie lang dauert denn sowas? Euer Durchlaucht werden mit Gottes Hilfe in etwa 3 Monaten davon befreit sein. Die Herzogin sah in der Erkrankung ihres Gatten Wink und Fügung. Seit langem stand an ihrem Wege der junge Lord Suffolk mit seinem roten, primitiven, unbegrenzt verliebten Gesicht. Seit langem verehrte er die Herzogin hartnäckig, stumm und verzweifelt. Es war nur mehr eine Frage von Tagen, wann er durch endgültigen Verzicht ein Ende machen würde. Dass jetzt ihr Gatte nicht zu ihr kommen konnte, war das nicht ein Wink? Und sie erbarmte sich des armen, treuen, zähen Menschen, lächelnd und amüsiert. Aber der junge Engländer war offenbar ein Pechvogel und jedem Unstern vorbestimmt. Karl Alexander neigte durchaus nicht zur Eifersucht. Er kam gar nicht auf den Gedanken, dass man ihn hintergehen könnte. Aber sei es, dass er durch seine Erkrankung misstrauisch geworden war, sei es, dass andere ihn aufgehetzt hatten, er drang unversehens in die Gemächer der Herzogin ein, gerade noch, dass der junge Lord schlecht bekleidet und unwürdig sich retten konnte. Der Herzog machte einen Höllenskandal, zerschlug Spiegel und Parfums, nannte Marie Auguste mit pöbelhaften Namen, ja, er schlug sie in das ziervolle, kleine, eidechsenhafte Gesicht, das von der Farbe alten, edlen Marmors war. Karl Alexander hat eine Menge Indizien, aber keinen unbedingt handgreiflichen Beweis für die Untreue Marie Augustens. Dennoch benahm er sich zänkisch und verbissen. Die Herzogin nahm es eine Weile hin, drohte aber schließlich, sie werde nach Hause zu ihrem Vater, dem Fürsten von Thurn und Taxis, zurückkehren. Ja, das machen Sie nur, Madame. An dem Tag werde ich alle Glocken läuten lassen, Böller schießen und jedem Untertan Wein und Braten spendieren. Dem alten, feinen Thurn und Taxis kam das Zerwürfnis höchst ungelegen. Zwar tröstete er sich über das geräuschvolle Auftreten seines Herrn Schwiegersohns damit hinweg, dass dieser eben ein Feldherr sei, von dem man Sieger, aber eben keine Kinderstube verlangen könne. Doch er wollte die Sache aus der Welt haben. Seufzend schrieb er das seinem Freund, dem Fürstbischof von Würzburg, mit der Bitte, den kindischen Handel möglichst rasch einzurenken. Dem klugen, schlauen, dicken Herrn kam diese Aufforderung sehr gelegen. Er hatte den Stettenfelser Handel nicht vergessen. Die Niederlage der katholischen Kirche kratzte ihn vielmehr sehr. Er hielt den Stettenfelser Grafen Fugger an seinem Hofe, erwartete nur auf einen Anlass, sich unauffällig nach Stuttgart zu begeben und die Gewinnung des Landes für Rom persönlich auf glatteren, rascheren Weg zu bringen. So ließ sich die Eminenz nicht lange bitten, sondern hielt sehr bald mit den Geheimräten Fichtel und Raab in zahlreichen stattlichen Kutschen, behaglichen, fröhlichen und komfortablen Einzug in Stuttgart. Die Gatten hatte er bald so weit, dass sie sich ehrlich darauf freuten, bis sie nach völliger Wiederherstellung des Herzogs dem Land und sich und der Kirche einen Erben schenken könnten. In der Schertlinschen Manufaktur in Urach war ein gewisser Kaspar Dieterle beschäftigt gewesen, ein 40-jähriger Mensch, gedunsenes Gesicht, wasserblaue Augen, rötlicher Seehundsbart, kein Hinterkopf. Als die Manufaktur damals an die Sozietät Vor Oppenheimer überging, wurde besagter Kaspar Dieterle als Webmeister beibehalten. Er führte sich unterwürfig und geduckt, schimpfte aber im Geheimen umso unflätiger gegen die jüdische Sauwirtschaft, zettelte gelegentlich kleine Meutereien, machte selber höchst servil die anderen aufsässig, war dabei roh und gemein gegen die ihm Unterstellten, wurde schließlich, als seine zweideutige Haltung aufkam, entlassen. Er verkam mehr und mehr, brachte sich sehr elend durch einen erbärmlichen Hausierhandel fort und durch gelegentlichen Schmuggel verbotener, nicht gestempelter Waren, wurde mehrmals ins Gefängnis gesperrt, einmal auch gestäubt. Er hatte eine kleine verwaiste Base zu sich genommen, die ihm zusammen mit dem alten Hund den Hausierkarren schob und sonst behilflich war, 15-jährig, ein verschmutztes Kind, klein, breit, scheu, frech, lauersam, verbockt, diebisch, dabei auf eine primitive Art kokett. Er hielt die Kleine schlecht, prügelte sie oft, grausam, dass sie bisweilen lahm und blutig liegen blieb. Aber als die Behörde einschreiten, ihm das Kind wegnehmen wollte, hielt sie zu ihm, leugnete alle Misshandlungen, ließ sich nicht von ihm trennen. Es war so, dass der Mann das verwahrloste, struppige, kleine Geschöpf durchaus als sein Weib hielt. Sie war ihm verbunden, sie liebte ihn auf eine gewisse Art. Seine Rohheit und sein verfranster Seehundsbart waren ihr Zeichen hoher Männlichkeit. Sie liebte ihn, wenn er zärtlich zu ihr war und wenn er sie schlug. Sie wurde ihm allmählich immer unentbehrlicher. Er begnügte sich, auf Messen und Märkten zu grölen, mit knauserigen Kunden und solchen, die nichts kauften, Händel anzufangen, zu saufen. Ihre beider Unterhalt lag schließlich allein auf ihren Schultern. Nun hatten die beiden auf die Ostermesse in Esslingen große Hoffnungen gesetzt. Dort aber war ein Jud, Jecheskel Seligmann, erschienen, früher Schutzjude der Grävenitz, jetzt mit Stillschweigen in Freudenthal, einem ehemaligen gräfenitzischen Besitz, geduldet. Der handelte mit Erzeugnissen der Manufaktur Süß vor und wurde, da er die bessere Ware und die größere Auswahl hatte als der andere, versoffene Dieterle, dessen unbesiegliche Konkurrenz. Jecheskel Seligmann Freudenthal war ein älterer, dürrer, krummer, hässlicher Mensch. Kaspar Dieterle fand tausend Gründe, ihn zu verspotten. Der Jude ließ sich alles gefallen, japste erschöpft und kam dann schließlich unter seinen Waren wieder zu Atem, hatte ein verzerrtes Lächeln. Die Leute hatten zwar an den Späßen des Dieterle ihre Freude und verlachten den Juden weidlich mit, aber sie kauften doch bei ihm, denn er hatte die besseren Waren und war dazu noch billiger als der Kaspar Dieterle mit seinem Plunder. Hierüber geriet dieser so in Wut, dass er beschloss, den Juden des Nachts halbtot zu schinden und zu treten. Aber er hatte nicht genug Geld, um noch das Nachtquartier bei dem Mess- und Judenwirt zu bezahlen, wo der andere wohnte. Und er musste vor Torschluss die Stadt verlassen. Das Paar übernachtete in einem dünnen Wald. Sie waren, der Mann wie das Mädchen, erbittert und grimmiger Laune. Dazu setzte Regen ein. Sie froren, waren hungrig. Kommt nichts aus der Rippenschneider. Leg den nach und probiert einen Rausch auszuhalten. Oh, hast du das Geld für den Schnaps? Das geht hier in Bretter. Du hast mir ein Korallenkett versprochen. Morgen auf der Mess. Hast du mir kaufen wollen? Der Schädel schlagen, wenn du nicht ein Guss willst. Ich kann dir meinen Teil fürs Geld für die Kette geben. Du versaufst jetzt! Das ist die Wahrheit. Kluck, kluck, kluck. Ich hab nur wenigstens was davon ab! Weg! Weg, du Murmel! Du verfluchst mein Fisch! Kennt du Mehl! Verkaufst du mir! Dein du Seifer! Dass du wie gelobzüchtig hast, das sag ich! So! Jawohl! So! Und dass du gestohlen hast! Und wie lebt das? Ah, dir beiß ich die Finger ab von deine Drecksmann, du! Du Verbrecher! Mit der Flasche noch! Kann er was austreiben? Wie beiß er, du! Du Lode, du! Hurra, stinkst du! Ich will mir dann anlegen. So, fluchte Weibsbild. Das Ofen. Das schlimme Stück. Er fluchte noch eine Weile. Da sich Babette aber nicht rührte, zündete er schließlich seine blinde, zerschlagene Laterne an, leuchtete die reglose auf und ab, sah sie, Kiefer herunter, Augen groß auf, blutnass, starr. Er stand lange im Regen, frierend, blöde, ohne Sinn. Allein mit der Toten und dem leise winselnden Hund. Nach einer Weile jedoch kniete er neben die Leiche, entkleidete nicht ohne Mühe den starren Körper, machte überall Schnitte in die Haut, mit stumpfer, nicht zu rascher Geschäftsmäßigkeit. Er verwandte hierzu den Scherben der Schnapsflasche, trotzdem er es mit einem Messer leichter hätte tun können. Er lud dann, es regnete noch immer, die nackte, verstümmelte auf den Karren, umstapelte sie hoch mit Decken und Kram, zog mit dem Hund wieder in die Stadt, kam dort mit dem frühesten Morgen an, als das Tor geöffnet wurde. Der Torwache, sagte er, er habe noch einen Handel mit dem Juden Seligmann. Man ließ ihn passieren. Er zog seinen Karren in die Herberge, wo der Jude Jecheskel Seligmann Freudenthal wohnte. Alles tat er wie getrieben, mit einer seltsamen, gleichmütigen Zielbewusstheit. Im Hof der Herberge stellte er seinen Karren ein, veräußerte um ein Spottgeld auch sein Notwendigstes. Soff. Lief dazwischen immer wieder nach seinem Karren. Bis er endlich, während nur die jungen Schweine zuschauten, die Leiche in dem Unrathaufen notdürftig begraben konnte. Es regnete immer noch. Dann ging er wieder in das Schankzimmer. Soff. Zog die Kleider seiner kleinen Base heraus. Erzählte eine Geschichte, langsam verworren in Stücken. Hätte doch Alexei. Mein Händel mit dem Judekett. Seche, Seligmann, Freudenthal. Ich und Babette. Hat er aber doch ein Korallenkett versprochen. Der Jud. Da hat sie wieder zu ihm zurückwillen. Aber ich habe sie festgehalten, dass sie nicht fort hat können. Aber das kriege ich immer. Er muss aber irgendetwas eigen behandeln. Der Jud. War nur vor mal nachts. Doch, Frau Babette. Er hat's gar nicht gemerkt. Gar nicht gemerkt. Mensch, muss er manchmal auch schlafen. Da kann natürlich niemand halten. Ja. Und grad eben alle draußen unter den Ware von dem Jude ein Bindelkleider gefunden. Dieser. Das sind Kleider von der Babette. Da muss das arme Kind jetzt womöglich nicht rumlaufen. Bloß mit einem Korallenkittel rum. Ja. Und das am Osterfest von der Jude. Dies erzählte Kaspar Dieterle, während er seine letzte notwendige Habe versoff. Er erzählte es mehrmals und immer mehr Leute hörten zu. Und immer gekitzelter hörten sie zu und immer gebannter und entsetzter starrten sie auf den Mund des Menschen, wo unter dem ausgefransten rötlichen Schnurrbart schnapsstinkend aus den fauligen, schwärzlichen Zähnen weinerlich und tückisch die grausige Geschichte hervorkroch. Und dann fand man auf dem Unrathaufen die zerschnittene Leiche, die Schweine fraßen schon daran. Fledermausflüglich mit fantastischen Gräueln ausgeschmückt, flog der Bericht von der Untat durch die Stadt. Zusammen liefen die Leute. Alles Tagewerk in Haus und auf der Straße hörte auf. Die Tore wurden geschlossen. Gräuel über Gräuel. Der Jude Jecheskel Seligmann Freudenthal ging indes in der Vorstadt herum, seine Geschäfte besorgen. Er wurde verhaftet, wie er gerade demütig und beharrlich von einem säumigen Schuldner Geld eintreiben wollte. Er hatte durchaus keine Ahnung, worum es ging, und beteuerte immerzu, er habe gestern weder dem Kaspar Dieterle noch sonst wem zurückgeschimpft. Er habe überhaupt den Mund nicht aufgetan. Aber die Büttel schlugen ihn übers Maul, fassten ihn hart an, fesselten ihn. Die ganze Freie Reichsstadt Esslingen, eine einzige Empörung gegen die Juden. Im Rat dazu Empörung über den katholischen Herzog und seinen Finanzjuden. Und dazu Hohngelächter und Freude und listige Vorschläge, wie man sich des gefangenen Juden bedienen werde, um sich an den herzoglichen Judenzern zu rächen. Der geheime Finanzdirektor Süß, flüchtig über die Esslinger Geschichte unterrichtet, lenkte seine ganze Aufmerksamkeit auf die neuen Gäste des Herzogs, den Fürstbischof von Würzburg und seine Räte Fichtel und Raab. Er entdeckte bald, dass sie überall mit dem gleichen Ziel zu Werke gingen, die förmliche Gleichstellung der katholischen Religion mit der lutherischen. Den Süß nagte und zwickte es auch sonst noch. Das Verfahren seiner Nobilitierung gestaltete sich umständlicher und langwieriger, als er erwartet hatte. Die Projekte des Würzburger Bischofs verdarben dem Süß vollends die Laune. Er hatte sehr wohl gemerkt, dass es ihm nicht gelungen war, das Vertrauen der Eminenz zu gewinnen und dass man ihn in dem gewaltigen Plan, der recht eigentlich als Eckpfeiler der schwäbischen Politik des nächsten Jahrzehnts gedacht war, nicht drin haben wollte. Es lag vielmehr klar zutage, dass die katholischen Herren sich des Weißensee als ersten Vertrauensmannes zu bedienen gedachten. Und was ihn erstaunte, weil es ganz gegen seine Art zu handeln war, dass die Herren auch im engsten Kreise es peinlich vermieden, die Dinge beim Namen zu nennen, sondern stets alle möglichen frommen, demütigen und moralischen Umschreibungen anwandten. Das lehmgelbe Gewölk des Gerüchts vom Esslinger Kindermord schob sich immer drohender über das Land. Süß hatte natürlich längst erkannt, dass der Prozess, den die Esslinger dem Reb Jecheskel Seligmann Freudenthal inzwischen anzuhängen drohten, in Wirklichkeit gegen ihn gerichtet war, nur gegen ihn. Er wollte zufahren, zwang sich, seinen Zorn zu überdenken, das Für und Wider eines Eingreifens in aller Ruhe zu prüfen. Nahm er Partei für den Jecheskel Seligmann, so gefährdete er seine Nobilitierung. Und die Mariage mit der Portugiesin. Zudem wird es tausend aufreibende Kämpfe mit dem Parlament geben. Und das gerade jetzt, wo der Fürstbischof von Würzburg mit seinen Leuten stärker als je zuvor seine Katholisierung betreibt. Nein, nein, wird nicht gehen. Außerdem kostet das Eintreten für den armen Menschen eine Kompensation. Und das heißt, man muss mannigfache Vorteile gegen die Esslinger preisgeben. So war seine Taktik klar. Er kannte den Juden Jecheskel Seligmann nicht. Wenn die Esslinger bloß um mich zu ärgern, Ihre Justiz durch einen offenbaren Fehlspruch kompromittieren wollen, dann sollen Sie das tun. Das ist Ihre Sache. Ich werde mich da nicht einmengen, streng neutral bleiben, eisern schweigen. Demgemäß handelte er, beschränkte sich auf wirksame Schutzmaßnahmen für die von ihm im Herzogtum zugelassenen Juden und ihre etwas zweifelhaften Rechte, ließ sich im Übrigen durch keine Stichelei und keinen Hohn aus seiner Passivität herauslocken. Da erschien bei ihm Isaak Landauer, saß eines Tages in unschöner, unbequemer Haltung in einem prunkvollen Sessel des Süß. Man hatte einige geschäftliche Dinge besprochen und Süß, durch die schmuddelige Gegenwart des anderen gereizt, wartete nervös auf seinen Aufbruch. Doch Isaak Landauer traf keinerlei Anstalt. Er strähnte sich den rotblonden, verfärbten Bart und wandte unvermittelt den Blick auf Süß. Hört, was ich euch sage. Was ist es? Ich habe aufgekauft mit ein paar anderen alle Schuldforderungen an die Stadt Esslingen. Besteht sie auf dem Prozess? Komme ich 8 Tage vorher mit meinen Obligationen. Lässt sie nach, lass ich nach. Drückt sie zu, drück ich zu. Aber man kann nicht wissen. Diese Goyim sind geschlagen mit aller Bosheit und Dummheit. Wenn es um einen Juden geht, wollen sie Blut lieber als Geld. Und ihr? Herr Josef Süß? Ich kenne den Juden Seligmann nicht. In meinem Bezirk werde ich mich zu schützen wissen. Kennt nicht. Werdet euch zu schützen wissen. Was heißt das? Sitzt da mit seinen Lakaien, seinem goldenen Rock, seinen Chinesern und kennt nicht. Wird sich zu schützen wissen. Lasst euch sagen von einem alten Geschäftsmann. Wozu ist gut das ganze Gelump? Wer glaubt euch das ganze Gelump? Wer lässt sich dumm machen davon? Wenn ihr nicht könnt schützen, den Reb Jecheskel Seligmann Freudenthal. Papagei, Goblins, Steinköpfe. Wozu sind gut Steinköpfe? Moses, der Prophet, und Salomo, der König, haben ihrer Lebtage nicht ausgeschaut wie euren weißen Steinköpfe. Und die Augen haben sie auch nicht immer zugehabt. Sonst hätten sie es nie so weit gebracht. Heilt ihr gar nichts? Ein guter Jid wird sich hüten, mit euch in Zukunft zu machen Geschäfte. Ich lasse mir nichts abpressen. Mit einem feindseligen, hochfahrenden Gesicht wandte Süß sich weg. Es blieb Isaak Landauer nichts übrig, als heftig den schütteren Bart strähnen zu gehen. Einige Wochen später, der Esslinger Prozess musste nun bald stattfinden, standen im Vorzimmer des Süß 10 jüdische Männer, an der Spitze Jakob Josua Falk, der kleine welke Rabbiner von Frankfurt, mit den eingesunkenen Augen. Sie hatten die Frau des Jecheskel Seligmann aufgesucht, doch die war stumpf und keiner Tröstung erreichbar. Nun waren sie hier bei Süß, standen matt und erregt, in Schläfenlocken und schwerem Kaftan, den spitzen Judenhut auf dem Kopf, den Fleck am Ärmel, standen im Vorzimmer des Süß zwischen Büsten, Stuck, Gobelins, Gold und Lapislazuli. Süß hätte die Deputation am liebsten nicht empfangen. Vor dem Esslinger Fall weicht auch der Herzog aus. Alle weichen sie aus. Und jetzt diese Leute. Sie schaden mir nur. So empfing er die hochangesehenen Mitglieder der jüdischen Deputation ungern, fest gewillt, sie mit hinhaltendem Bescheid bald zu entlassen. Jakob Josua Falk, der Rabbiner von Frankfurt, sprach für sie. Nur ihr könnt helfen, Reb Josef Süß. Der Reb Jecheskel Seligmann Freudenthal ist zuständig nach Württemberg, denn er wohnt nicht in der freien Stadt Esslingen. Dort war er nur auf der Messe. Wir bitten euch, dass ihr verlangt Auslieferung an den Herzog, dass seine Sache kann verhandelt werden nach württembergischem Recht. Es ist keine andere Hilfe mehr. Rabbi, unser Lehrer, ich muss weitersehen, Zusammenhänge sehen, Zukunft sehen. Ich habe genug für die deutsche Judenheit getan, dass jeder sieht, es fehlt mir nicht an gutem Willen. Wir wollen euch nicht drängen, Reb Josef Süß. Wir wollen euch nur bitten. Der Herr hat euch sichtbarlich erhöht. Er hat das Herz eures Fürsten wie Wachs gemacht in eurer Hand. Wollet nicht, dass eure verhärten vor der Not eurer Brüder. Ich will ja keineswegs ablehnen, einzugreifen. Ich werde reiflich erwägen, was zu tun ist. Aber wenn ich danach nicht intervenieren kann, so bitte ich euch, meine Gründe zu verstehen und mich nicht bösen Willens zu halten. Damit gingen sie. Süß beschloss, mit aller Energie nicht mehr an die ganze Sache zu denken, entfesselte einen neuen Wirbel von Frauen um sich her, lenkte seine ganze Aufmerksamkeit auf das Treiben des Würzburger Fürstbischofs und seiner Helfer, sah mit erschrockenem Staunen, wie die katholischen Sendlinge weitergearbeitet hatten. Hell im Licht standen jetzt neue Männer, Militärs zumeist, die sich wenig um den Süß kümmerten und bei äußerlich gutem Einvernehmen ihre Verachtung des Juden nicht verbargen. Um den Herzog war ein Rudel lärmvoller Offiziere wie ein Zaun. Dem Süß besonders zuwider war der Major Röder, Kommandant der berittenen Stuttgarter Bürgergarde, des Stadtreiterkorps, ein knarrender Mann, niedere Stirn, harter Mund, rohe Tatzen, doppelt unförmig in den Handschuhen. Doch am meisten zu Hass und Ekel blieb dem Süß jener Dom Barthelemy Pancorbo, der kurpfälzische Geheimrat, Tabakmanufaktur- und Kommerziengeneraldirektor, der Juwelenhändler, der jetzt wieder ins Licht rückte. Die rechte Schulter wie stets kurios hochgezogen, immer in streng zeremoniöser, verschollener portugiesischer Hoftracht, über mächtige Halskrause das blaurote, verdrückte Gesicht mit der Geiernase und dem gefärbten Knebelbart, hinter faltigem Lid nach dem Süß äugend, mit länglichen, starren, schmalen Augen. Diese alle, dazu die anderen alten Feinde, Rämpchingen, der treue Kumpan und Freund des Herzogs, der Kammerdiener Neufer, des Herzogs Postenträger, sie staken jetzt zusammen in dem katholischen Projekt. Und Süß, klarer das Ganze überschauend als jeder andere, sah sich außerhalb dieses Plans. Das erfüllte ihm mit unheimlichen Ahnungen den Tag. Und da geschah es, dass eines Tages vor dem erschreckten, in sich zurückgescheuchten Süß mürrisch der Rabbi Gabriel hockte, der Oheim, saß da, dicklich, vergrämt, die drei scharfen, senkrechten Falten in der Stirn. Es sind Gerüchte zu dem Kind geflogen. Böse, ätzende Gerüchte. Über dich. Das Kind hat nicht gesprochen. Aber es ist aus seiner Ruhe. Getrübt. Ja, was kann ich denn tun? Worte nützen dir nicht. Ausflüchte. Nichts. Du musst dich dem Kind stellen. In deinem Gesicht lesen lassen musst du das Kind. Vielleicht entdeckt das Kind mehr als ich. Vielleicht findet es in deinem Antlitz mehr als Fleisch und Haut und Knochen. Den Süß, wie er allein war, hob es hoch, tauchte es hinunter, warf es den Umgewühlten hin und her. Und wenn bereits Gerüchte zu ihr geflogen sind, wenn sie von vornherein voll Angst und Zittern ist, dann ist sicher geraten, sich nochmals gründlich zu säubern, ehe dass man vor sie hintritt. Das heißt Opfer bringen. Aber was alles schwemme da hinunter, wenn du das Opfer brächtest? Denn je Jeheskel selig man zu salvieren, ist barer Widersinn politisch. Und das nur, um ein paar krause Gedanken eines Kindes wegzujagen. Und dann die Mariage mit der Portugiesin schwemme hin, die Nobilitierung schwemme hin, ein gutes Stück Grund und Boden, auf dem du stehst, schwemme hin. Nein, nein, so weit wirst du nicht nachgeben. So viel blutig Erkämpftes wirst du nicht einfach hinschmeißen um eine kindische Laune. Dennoch wusste er im Grund, dass er es tun wird. Wusste es vom ersten Augenblick, da er den Rabbi Gabriel sah. Und während er sich bejammerte und sich sentimental streichelte, welche Opfer man von ihm postuliere, war in seinem heimlichsten Winkel ein großes Aufatmen. Am nächsten Tag ging er zum Herzog. Durchlaucht, es verträgt sich nicht mit der Dignität des Herzogs von Württemberg, dass er den Esslingern seinen Juden so ohne weiteres überlässt. Auch meine Autorität leidet unter den kontinuierlichen Hohn und Stichelreden der insolenten Esslinger. Lass er mich in Friede mit seiner blöden Jude-Geschichte. Ich hab nur Scherereien davon mit meinem Parlament. Bin schon ganz reich als Judenser verschrie. Durchlaucht, ich bitte dennoch... Halt das sei freches Maul! Es wäre euer Durchlaucht erhabene Pflicht, dass zumindest die ersten Juristen des Landes gutachtlich gehört werden über die Kompetenz des Esslinger Gerichts. Überlasse es mir, an meine Pflichten zu denken. Durchlaucht. Unter solchen Umständen weiß ich nicht, wie ich meine mühevollen und gefährlichen Arbeiten für euren Durchlaucht fortführen soll. Was? Denn wenn meine Autorität durch die Esslinger geschwächt würde, müsste ich submissest um die Enthebung von meinen Funktionen bitten. Schäfer sich zum Teufel! Süß entfernte sich vergnügt und lächelnd. Er wusste, dies war Phrase. Morgen wird der Herzog tun, als ob nichts gewesen wäre. Süß teilte sogleich dem Rabbi Gabriel mit, dass er die Befreiung des Jecheskel Seligmann so gut wie erwirkt habe, stand vor dem Rabbi, gespreizt und stolz. Eine ungeheure Last nehme ich da auf mich. Sachen. Was bisher niemals einem Juden geglückt ist, das wird mir gelingen. Karl Alexander polterte von der Parade kommend in großer Uniform in das Kabinett des Süß. Das nenne ich eine Überraschung. Mein Markus. Er hat sich ja recht kostbar gehabt mit seinem Horoskop damals. Ich sehe ein erstes und ein zweites. Das erste sage ich euch nicht. Das zweite ist ein Fürstenhut. Das zweite ist längst eingetroffen. Will er mir das erste immer noch nicht sagen? Oder verweigert er es überhaupt, unbeschnittenen das Horoskop zur Stelle? Es handelt sich um das Horoskop wegen der Frauen, Oheim. Ich hatte euch mehrmals deswegen geschrieben. Oder hängt etwa meine Frauengeschichte zusammen mit dem fatalen Ausgang, den er, der große Magus, bei unserem Zusammentreffen damals vorausgesagt hat? Oder reckte voraus, verschwiege? Ja. Sieh da. Also, nun habe ich meinen Bescheid. Weshalb ich komme bin, Jud. Das Gutachten ist gemacht. Die Esslinger haben kein Recht auf den Jude. Er soll also sein Willan. Man wird ihn ausliefern. Er hat schon sein Kreuz mit ihm, Süß. Lauter Schweinerei hat man mit ihm. Der Herzog gegangen, trumpfte Süß groß auf. Wer hat also nun den Juden Jecheskel Seligmann Freudenthal glücklich los? Aus den Händen Edoms? Ja. Denkt ihr immer noch, mein Leben und all meine große Mühe ist eitel und haschen nach Wind? Dein Leben ist kein Leben. Ist fliehende Zappelei vor dir selber und vor deiner eigenen Lehre. Das sagt ihr mir nach allem, was ihr selbst mit angehört habt. Diesen Augenblick? Mein Leben Zappelei? Ich halte die Hand über einen von uns und Edom schleicht sich davon wie ein geprügelter Hund? Ist das nicht Kern und Sinn und Rückgrat für ein Leben? Ich gehe. Bevor du dich dem Kind zeigst, fahr nach Frankfurt zu deiner Mutter. Tatsächlich übergaben die Esslinger nach hartem Feilschen und gegen fette Kompensationen den Juden Jecheskel Seligmann den herzoglichen Gerichten, nach außen gewaltig schimpfend, in der Seele heilfroh. Die württembergischen Gerichte ließen ihn schon nach wenigen Tagen ledig. Zerbrochen, fahrig, irr und verstört von dem Schreck, der Todesangst, der Folter, kehrte er nach Freudenthal zurück, auf den Rest seiner Tage zerwest bis ins Mark von dem Ausgestandenen. Andere Juden sorgten für ihn, schafften ihn außer Landes nach Amsterdam. Ehe er Deutschland verließ, schrieb er dem Finanzdirektor, ob er bei ihm vorsprechen dürfe, ihm zu danken. Süß fürchtete Unannehmlichkeiten, dankte nach reiflichem Überlegen, verzichtete auf den Besuch des Juden. Umso fetter mästete er in Frankfurt seine Eitelkeit, als man ihn dort als den Retter und großen Frommen feierte. Nur eine breitete ihre Bewunderung nicht so weich und willig vor ihm hin, wie er es sonst von ihr gewöhnt war, seine Mutter. Sie schien diesmal gehemmt. Als dann der Rabbi Gabriel bei ihr auftauchte, bekam die schöne, heitere, gern plappernde, leichtlebige alte Dame gegen ihre Art etwas Fahriges, nervös Verschrecktes, Gepresstes. Hast du sie ihm gegeben? Was sollte ich erhalten? Gib sie ihm jetzt! Michaele Süß ging scheu, kam mit einer Bündel Schriften, Briefe, gab sie ihrem erstaunten Sohn und verließ verängstigt das Zimmer. Was soll das? Warum quält ihr sie? Du hast mir gesagt, was du vor das Kind hinstellen willst, als Sinn und Rechtfertigung. Du hast von Opfern gesprochen, die zu bringen du bereit bist. Ich nehme deine Rechtfertigung in die Hand und zeige sie dir, wie sie wirklich ist. Der Rabbi ging. Süß entschnürte das Bündel, las und las und fand Gewissheit. Isaskar Süß, der kleine Kantor und Komödiant, war nicht sein Vater. Es war klar und unumstößlich zu erweisen, dass Georg Eberhard von Heidersdorf sein Vater war, Baron und Feldmarschall. Georg Eberhard Heidersdorf, ein Schicksal, das in steilem Triumph hinaufführte und jäher hinab. Feldmarschall Lieutenant, hochverdient in den Türkenkriegen, Kommandant zu Heidelberg im Französischen Krieg. Dann schleppten ihn Neid und Eifersucht nach dem Fall der Festung vors Kriegsgericht. Er habe sie feig und voreilig übergeben. Er hätte sie halten sollen bis zur Ankunft Ludwigs von Baden. Todesurteil. Vom Kaiser begnadigt? Doch wie? Gedemütigt von den Truppen, hockend auf dem Schinderkarren, schimpflich ausgestoßen aus dem Deutsch-Ritterorden, entsetzt aller seiner Ehren, geführt vom Heilbronner Scharfrichter und seinen Knechten. Laut wehklagend, vom Henker des Degens beraubt und damit geschlagen, wird der Verbannte über den Neckar geführt. Soll zu den Kapuzinern geflohen sein nach Neckarsulm, als Kapuzine gestorben in Hildesheim. Ich werde vor den Herzog hintreten, Legalisierung verlangen. Anerkennung meiner christlichen Geburt. Ja, und dann? Bist du dann mehr als jetzt? Ich werde es leichter haben, meine Hände in das katholische Projekt zu mischen. Der Fürstbischof von Würzburg wird sich mir nicht mehr verschließen. Ich werde zum Besitz der Macht auch ihren Namen haben und ihren Schein. Ja, und dann? Bist du dann mehr? Weniger bist du. Ein Schock solcher Diplomaten gibt es im Reich, wie du dann einer sein wirst. Dass ein Aristokrat Minister wird, was da weiter? Aber ein Jutt, der so einsam hochklettert, das ist doch wohl mehr als ein Schock Aristokraten. Ja, wofür soll ich das hinwerfen? Wozu? Hätte mich ja taufen lassen können. Dann hätte ich dasselbe gehabt. Hättest sogar noch mehr erreicht, als wenn du dich jetzt als geborener Christ offenbarst. Christ sein ist einer unter vielen sein, aber Juden gibt es auf 600 Christen nur einen. Natürlich, Jude sein, das heißt verachtet, verfolgt, erniedrigt sein, aber auch einmalig sein, immer bewusst aller Augen auf sich zu haben, immer gezwungen, gespannt zu sein, alle Sinne lebendig und auf der Hut. Ja, es ist wohl wahr. Nun, willst du mich anzeigen? Es kann deiner Karriere nur nützen, wenn du mich einem Kirchengericht übergibst, weil ich einen gebürtigen Christen so lange im falschen Glauben hielt. Oheim, was ist das für eine Sprache, die ihr da mit mir redet? Oder willst du mit deiner Mutter rechten? Sie schelten, weil sie dir so lange schwieg. Ihr danken, dass sie dir einen so kavaliersmäßigen Vater gab. Was gibt euch das Recht anzunehmen, dass ich nun so einfach in ein bequemes Christentum schlüpfen werde? Was hönt ihr mich? Wollt ihr mir meine jüdische Geburt abstreiten, mein Opfer als Schaum und Lüge abtun, mich um mein Erbteil brennen? Ich fahre nach Hirsau zu Naemi. Als Rächer an Edom? Sie will mich sehen? Ich stelle mich ihr. Sei es. Rabbi Gabriel nahm seine Hand, sah sein Gesicht, sah unreines, unwahres Schutt, sah darunter anderes, sah unter Haut, Fleisch, Knochen zum ersten Mal Licht. Komm mit zu dem Kind. Der Fürstbischof von Würzburg fuhr behaglich durch das gesegnete Land. Wohlig atmete der dicke Herr den milden Duft der ersten Obstblüte. Der Bischof reiste nach Stuttgart zur Taufe des jungen Erbprinzen. Er hatte sein Gutteil dazu beigetragen, dem Land die helle katholische Luft zu schaffen, die ihm so viel besser anstand. Jetzt also fuhr er, einen neuen Herzog im rechten Glauben zu taufen. Sein Gesicht strahlte dem Volk, das am Wege stand, Heiterkeit entgegen. Aber dem Land ging er auf wie ein blutiger Vollmond, unglückkündend. Der Sieg der Protestanten im Stettenfelser Handel war nur eine kurze Aufhellung. Jetzt zeigte sich, dass das Land umstellt war, dass die Maschen des Netzes von allen Seiten geknüpft waren. Hinter dem Würzburger stand das Militär, standen die Bajonette der herzoglichen Armee. Hatte der Jud den Leib und das Geld genommen, so kam jetzt der Katholik und fraß die Seele. Katholizismus, das hieß Preisgabe seiner selbst, Preisgabe aller menschlichen und politischen Freiheit. Das hieß Militärabsolutismus, hieß Löcherung aller bürgerlichen Tugend und Tüchtigkeit, hieß eine große, dumpfe Masse von Knechten und ein kleines Häuflein zuchtloser Höflinge schrankenlos darüber. Katholizismus, das hieß die Herrschaft Belzebubs, hieß Üppigkeit, Schamlosigkeit, Tyrannei, Hurerei, Völlerei. Wie eine Raupe schlug das Land um sich. Aber es war ein kraftloses, hoffnungsloses Um-sich-Schlagen. Resigniert und stumpf, eingeschüchtert von dem herrischen Gewese der Beamten, den Fußtritten der katholischen Offiziere, hockten in den Schenken die Bürger. Hatten für die Ankunft des Würzburgers nur ein ohnmächtiges, höhnisches, dumpfes Gelächter. Es taufte aber der Fürstbischof den Erbprinzen auf den Namen Karl Eugen. Süß hielt sich während dieser Feierlichkeiten sehr im Schatten, ganz gegen seine frühere Art. Er tat auch sonst nichts, um die alte Vertraulichkeit des Fürsten, die er einst sehr begehrte, wiederzugewinnen. Die Männer der Regierung betrachteten ihn mit Misstrauen, fühlten sich unbehaglich in der Erwartung, solche scheinbare Untätigkeit sei nur Vorbereitung eines großen Coups. Süß hatte sich auch sonst sehr geändert. Die Geselligkeit, die früher so wild um ihn wirbelte, ließ er abflauen. Einen Flirt, den er noch einmal begann, brach er vor dem Ziel gelangweilt ab. Unter den zahlreichen Frauen seines Bettes waren welche, die in jeden Spott einstimmten, der ihn ankotete. Er ließ es unberührt geschehen. Er bekam Augen für seinen Diener und Sekretär Niklas Pfeffle. Er hatte den gleichmütigen, unermüdlichen Burschen immer gut gehalten, aber näher kam er ihm erst jetzt. Und was früher unmöglich geschehen konnte, erlebte der blasse, fette Bursche jetzt. Süß Ton ihm gegenüber war anders. Seine Haltung war von Menschen zu Menschen. Und während in Stuttgart und Ludwigsburg fieberhaft an der Exekution des katholischen Projekts gearbeitet wurde, während Pancorpo immer mehr in die Bezirke des Süß eindrang, zog sich der rätselvolle Mann plötzlich aus allen Geschäften zurück, nahm Urlaub, betraute mit der Wahrung des Wichtigsten den Niklas Pfeffle, verließ mit unbekanntem Ziel und ohne jede Begleitung die Hauptstadt. Er fuhr nach Hirsau. Er wusste, dass er dort den Rabbi Gabriel antreffen würde, dem er sonst dort nicht zu begegnen wagte. Jetzt schien es fast, als suche er ihn dort. Naemi, ob zwar ihr Gesicht, Stimme, Haltung des Vaters schon bei seiner Ankunft die Verdächtigungen des Magisters Schober doppelt leer und haltlos hatten erscheinen lassen, war durch seine neue Maske leicht verwirrt. Sie sah den Vater als Simson, der die Philister, als David, der den Goliath schlägt. Sein neues Antlitz stimmte nicht recht dazu. Sie wiederholte sich, was sie ihm bei seinem früheren Besuch gesagt hatte. Was vor 1000 Jahren geschrieben wurde, hat des Herrn Hand geschrieben und es ist Leben. Und der Herr ist auch in dir und du bist stark durch ihn. Wie David, wie Samson. Was ist dir, Kind? Doch du bist nicht Absalom, der Herr war nicht in Absalom. War er in Absalom, Vater? Und wieder sah sie das Bild, das sie erschreckte. Sie sah Absalom hängend mit dem reichen Haar im Geäst, wie geschrieben steht im 2. Buch Samuelis. Und seine Züge waren die Züge des Vaters. Mein Kind, was erschreckt dich so? Nichts, Vater, erschreckt mich. Du bist bei mir. Süß war sehr gekränkt, dass der Kabbalist ihm immer noch nicht die Achtung und Würdigung zeigte, auf die er doch jetzt offenbar Anspruch hatte. Du hast erkannt, dass du den Weg suchen musst. Das ist etwas. Aber du hast noch nicht den Weg. Mehr sagte er ihm nicht, ließ ihn allein mit sich. Ja, leben können wie früher. Den Tag nehmen, wie er fällt. Wozu diese albernen, überflüssigen Grübeleien? Wenn ich sie nur herausbrächte aus dem Blut. Die giftig, süße, faulige Lockung, die aus dem Hause dringt. Von jenseitigem und Demut und Verzichten. Naemi kam und rasch flüchtete er sich in seine Maske von Stille und Getragenheit. Während er so hin und her gerissen wurde zwischen sich krampfender, prahlerischer Demut und zappelndem Tat- und Ehrhunger, langte unvermutet sein Diener und Sekretär Niklas Pfeffle an. Eine herzogliche Kommission hat eure Bücher und Kassen beschlagnahmt. Ihr seid verdächtigt, in amtlichen und privaten Affären defraudiert zu haben. Man hat eine peinliche Untersuchung angeordnet. Auf gehetzten, auf jeder Station gewechselten Gäulen raste der Finanzdirektor nach Stuttgart. Hätte das Gesindel in Stuttgart nicht meine Lässigkeit gespürt, nie hätten sie den frechen, plumpen Angriff gewagt. Mit keinem Gedanken mehr dachte er an das stannende Gesicht des Oheims, wischte flüchtig und rasch die Trauer des Mädchens aus seinem Sinn. Ist ein hirnrissig, was die da gemacht haben. Mich für einen solchen Esel zu halten, dass man aus meinen Schriften mir die geringste Unregelmäßigkeit nachweisen könnte. Tappig, diese Gäue. Ohne Nase, ohne Witterung. Nein, zu denen gehöre ich wirklich nicht. Es war ein Anschlag des Portugiesen Dom Bartolomeo Pancorbo. Der hatte seit langem den Juwelenhandel des Süß überwacht. Der Jude habe, so behauptete er, alle Einkäufe im Namen des Herzogs gemacht. Die Preise seien aber sehr variabel. Fielen sie, so erklärte, oft noch fast ein Jahr später, Süß die zu teuer gekauften Steine als Eigentum des Herzogs. Stiegen sie aber, so halte er sie als sein Eigentum. Der Jude wälze also das ganze Risiko auf den Herzog ab, lasse den Verlust den Herzog tragen, sacke aber den Profit für sich ein. Klar formte sich Süß, während schon die Pferde in Sicht der Hauptstadt dahinhetzten, seinen Entschluss. Ich werde das Schicksal herausfordern. Meine Entlassung werde ich fordern. Gibt der Herzog sie mir? Gut, dann hat das Fatum gesprochen. Resignieren werde ich dann, in der Stille leben, irgendwo mich versenken wie mein Vater. Hält mich der Herzog, dann als der Feind werde ich dann leben, als der Rächer. Dann werde ich mir die Demütigung bezahlen lassen. Die Hand den Feinden an den Hals zudrücken, würgen, pressen. Und begab sich sogleich zum Herzog. Er bat ohne weitere Erklärung seinen Abschied. Für allenfallsige Fehlbeträge hinterbleibt mein gesamtes liegendes und mobiles Vermögen. Was zum Teufel denkt er sich? Ich befehle, dass er bleibt, bis die Untersuchung beendet ist. Die Ankläger blieben, wie Süß vorausgewusst hatte, die Beweise schuldig. Im Arsch hat der Jud mehr Gehirn als ihr in eure Schlammschädel. Begreift nicht, wie ich auf eure ohnmächtige, neidisch, blöd, giftige Stinkerei habe hereinfallen können. Ach, was mir der Jud lieber ist als ihr saudumme Christenmenschen. Mürrisch schickte er dem Süß die Akten zurück, nebst einem riesigen Douceur und Schenkbriefen auf reiche Liegenschaften. Fahl in ihre Winkel krochen die Feinde. Fast ohne Kampf gewann sich Süß die verlorenen Positionen zurück. Aber dem katholischen Projekt hielt er sich auch weiterhin fern. Da saß er nun in der alten Macht, straffte die Zügel und jeder im Herzogtum spürte seine Hand. Auch trieb er wieder die brausende Geselligkeit von früher. Doch war er herrischer, minder liebenswürdig. Und es ging ihm nicht, dass auch weiterhin Dom Bartolomeo Pancorbo hinter faltigem Lied das Auge nach dem Solitär an seiner Hand schickte. Magdalene Sibylle Weißensee heiratete den Expeditionsrat Emanuel Rieger, der sie knienden Herzens verehrte, was ihr wohl gefiel. Der Herzog nahm ihren Entschluss mit verständnislosem Kopfschütteln. Wer aber Magdalene Sibyllens Verbürgerlichung mit tiefem, machtlosem und erbittertem Kummer sah, war ihr Vater, der in Hirsau zurückgezogen lebende Weißensee. Mit feiner Spürung witterte er, dass auch an dieser nüchtern endgültigen Wandlung seiner Tochter der Jude schuld war. Auch jetzt überkam ihn kein billiges Rachegelüst. Nur die Neugier verstärkte sich, die feine, rätselvolle, kitzelnde, bohrende Neugier verstärkte sich. Was wird jener tun im gleichen Fall? Wie wird sein Gesicht sich ändern? Seine Haltung? Seine Hände? Diese Neugier kroch ihm juckend, kratzend vom Kreuz her die Wirbelsäule hinauf, füllte ihn ganz an. Enger und enger schmiegte er sich an den Herzog von Tag zu Tag. Hatte ihn eines Tages mit einer ganzen Jagdgesellschaft in Hirsau. Karl Alexander trank stark, streckte die Beine von sich, lachte dröhnend über plumpe Zoten. Als die anderen zu Bett gingen, schwer vom Wein, sagte er dem Herzog, er habe für den morgigen Nachmittag eine Surprise bereit. Andern Tags dann, dampfend vom vielen Essen, dunstend von den alten Weinen des sachkundigen Weißensee, standen die Männer vor dem Zaun, überkletterten ihn mit Gepolter, gelangten an die Blumenterrassen, den weißen Würfel des Hauses. Yeah. Nee, freilich ist das eine Surprise. Drangen in das Haus ein, lärmten, scheuchten den Diener auf. Die vor der Tür Naemis in angstvoller Entschlossenheit wie angewurzelt verharrende Amme jagten sie davon, fanden das Mädchen. Naemi in heller Angst und Ratlosigkeit schaute auf die Männer. Wie heißt sie denn? Die Marcel. Stumm? Vom Vater hat sie nicht die Schüchternheit. Ich bin der Landesherr, dein und deines Vaters wohl affektionierter Herzog und Herr. Ja. Na, und jetzt sag endlich, wie täusch. Die Demoiselle heißt Naemi. Ah. Komm sie her, Naemi. Küss sie ihrem Landesvater die Hand. Langsam, die Augen am Boden und wie gezogen schritt sie. Und mit gierigen Blicken, fröhlich gespannt, schaute Weißensee zu. Sie gingen in die Studierstube trinken, zwangen das Kind, ihnen Bescheid zu tun. An den Wänden blühte der kabbalistische Baum, ketteten sich blockige Buchstaben und verwirrende Bildzeichen, schaute starr der himmlische Mensch. Das Kind nippte, doch weiter war sie nicht zu halten. Sie floh, schloss sich in ihr Zimmer ein, überschauernd, zitternd den ganzen Leib und eiskalt. Man brach auf. So aber lag es nicht in der Absicht Weißensees. Er verlangsamte den Schritt, riet, eine kleine Rast zu machen, bediente selbst den Herzog mit Wein, der trank, hörte Weißensee zu, der immer wieder die Rede auf das Mädchen brachte, ihre Reize rühmte. Ist eigenartig und selten bei Christenkindern. Sie ist jung und doch reif. In solcher Blüte sind die Jüdinnen einzigartig. Über alle anderen Frauen. Nur dauert diese Blüte sehr kurz, dann ist sie welk zum Abscheu. Die müssen genommen werden. So scheu und heiß wie die. Wer der den Schaum abtrinkt, zum Wohlsein, der kuscht ein seltenes Glück. So träufelte er sein feines Gift in den Herzog. Karl Alexander trank, fühlte sein Blut wallen, steigen, fallen. Der Abend kam, Föhn ging in warmen Stößen, in den Bäumen nebelte vor ihm, das Mädchen stand plötzlich auf, klopfte sich Reise und welkes Laub des Waldbodens vom Rock. Weißensee saß mit Genugtuung. Ich will noch ein wenig erleben, Waldspaziergehe. Bleibt hier bei der anderen und entschuldigt mich bei ihnen. Ja. Braucht niemand auf mich warte, sondern nach Hause gehe, mir den Wagen zurückschicke. Am Zaun angelangt, überstieg er ihn beschwingt, sah Licht brennen, das Zimmer des Mädchens. Am Spalier empor kletterte er, stieß das Fenster auf, ja, dort saß sie, Arme schlaff, ganz still, mit ihren großen, ängstlichen, ratlosen Augen. Ach du Herr, wie lange, wenn der Herr, hätte man sehen, wie viel in deiner Güte bin. Bei ihm kommen ja alle Übeltäter. Der Herr hört mein Wein, der Herr hört mein Fleh, mein Fleh. Er machte ihr Zeichen, schmunzelnd, blinzelnd, schlau, sie schrak auf. Psst. Dann ist sie verschreckt. Dummes Kind. Hab sie doch keine Angst. Gelt, da schaut sie, was ihr Landesvater für ein Kletterer ist. Seid mal einer her, hör mit meinen Flehen gebetet, Herr. Oheim, oheim! Unter den Händen fortglitt sie ihm, riss sich los, gewann die Tür, wehte die Treppe hinauf. Die Treppe führte zum Dach. Oben angelangt, atmete sie heftig. Der warme Wind nahm sie in seine Arme, trieb sie vor. Sie schritt tanzend fast vor an den Rand des sehr flachen Daches. Kamen nicht Stimmen aus dem Wald? Da stapfte es die Treppe herauf, leise fluchend, das Tier. Aber jetzt blieb sie ohne Angst. Da wehte es schon vom Wald her. Ein Wagen mit luftigen Pferden bespannt hielt am Dach. Lächelnd, mit gleitendem Schritt stieg sie ein. Karl Alexander, wie er oben war, sah nichts. Sie war ihm entwischt. Verdrießlich tappte er sich die Treppe wieder hinunter, mühsam, der Fuß schmerzte ihn, durchs Fenster stieg er aus dem Haus. Dort stand der Diener, erregt, furchtsam. Hinter Blumen liegt sie. Der Racker hat sich versteckt. Ja, da lag sie in den Blumen, lag ganz reglos. Wie bist du bloß da rausgekommen? Da sie nicht antwortete, griff er sie sacht beim Arm, bog ihr den Kopf zurück, tastete hastig, erschreckt sie ab, erkannte, dass sie tot war, begriff nicht. Er pochte ans Tor, wies dem Diener die Leiche, achtete nicht auf das Gewinsel und die Verzweiflung der Amme, sondern ging ins Haus, wohin sein zaghafter Kammerdiener aus Angst vor der Toten ihm nicht folgen wollte, warf sich in Kleidern auf eine Ottomane, schlief röchelnd, schnarchend, totenhaft tief. Als er erwachte, strahlte klarer Tag ins Zimmer. Sich zurechtzumachen, ging er in die Studierstube. Da lag die Tote. Die Fenster waren verhängt, große Lichter brannten, auch das magische Bild des himmlischen Menschen war verhängt. Zu Häupten des Mädchens aber stand Rabbi Gabriel. Ohne dass man ihn benachrichtigt hätte, war er gekommen, noch in der Nacht. Er fragte nichts, forderte nichts. Gehen Sie, Herr Herzog. Und der Herzog ging betreten, ging eilends durch den Wald und bis an den Karrenweg, wo sein Wagen wartete, und sprach kein Wort. Gerühmt seist du, Herr, gerechter Richter. Wie warst du mir süß, Naemi, meine Tochter. Liebe, liebliche, Lilie des Tals, Rose von Saron. Zwischen die Knie senkte er den Kopf, in die Erde hinein sprach er die drei Hymnen, der großen Heiligung, der Entrückung in den dritten Himmel, der Heere der Toten. Da war die Seele des Mädchens da. Ich habe es gewusst. Sie ist noch da. Sie wird nicht eingehen. Auf geradem Flug in die obere Welt. Noch wartet ein Werk auf sie. In der unteren Welt. Sie wird rufen. So wie sie ihn gerufen hatte in ihrer Not, dass er komme. Er aber konnte sie nicht rechtzeitig erreichen, und so war sie gestorben, eh dass er gekommen war. Unterdessen jagte Süß nach Hirsau. Als er die Meldung erhielt, der Herzog sei in Hirsau, war ihm der Gaumen kalt geworden vor Schreck. Gewissheit war ihm, dass dem Kind etwas drohe, vielleicht schon geschehen war. Als er in das Haus kam, kein Diener, kein Rabbi. Geradewegs schritt er in das Studierzimmer. Die verhängten Fenster, die großen Kerzen, die Tote, Arme zur Brust, Zeige, Mittel und Goldfinger im Zeichen des Schienen. Süß fiel um, lag viele Stunden ohne Besinnung. Der Rabbi stand vor ihm, als er die Augen aufschlug. Der Rabbi sah einen verfallenen, ergreisten Mann, den schmiegsamen, elastischen Rücken krumm und schlaff, die glatten, weißen Wangen hohl und unsauber, farblos, hässlich das braune Haar. Der Rabbi hatte die Tote balsamiert. Jetzt ging er ab und zu, zündete die Kerzen neu, goss Wasser. Ist sie um den Herzog gestorben? Sie ist um dich gestorben. Wenn ich fortgegangen wäre mit ihr, längst weit fort, in die Stille, wäre sie dann nicht gestorben? Sie ist um dich gestorben. Kann man mit Toten reden? Es steht in dem Buch von den Heeren der Toten. Denkt eines Verstorbenen nur recht, und er ist da. Ihr könnt ihn innerlich beschwören, er muss kommen. An jenem Fest, dass ihr dem Toten gebt, steigt er herauf. Hört jenem Wort zu, das von ihm klingt. Kann ich mit ihr reden? Sei rein, und sie wird in Ruhe sein. Wenn du einströmst in die dritte Welt, mit dir wird auch sie in das Meer der dritten Welt tauchen. Da schwieg Süß. Er aß nicht, er trank nicht. Nacht fiel ein, Tag graute herauf. Er rührte sich nicht. Da kam der Rabbi zu ihm. Der Herzog will dich sprechen. Süß antwortete nicht. Karl Alexander trat ein, fuhr zurück, sah die Veränderung seines Finanzdirektors, des großen Kavaliers, des lüsternen Traums der Frauen. Sei er ein Mann. Verbohre sich doch nicht in sein Schmerz. Ich hab des Mädels gesehen. Ich weiß, wie sie war. Ich spüre sehr gut, was er da verliert. Aber denk er hat noch sehr viel anderes im Leben. Er hat die Gunst. Er hat die Liebe seines Herzogs. Dies mag ihm doch Trost sein. Ja, Herr Herzog. Es ist dumm, dass das arriviert ist, gerade wie ich da war. Es ist mir in der Seele leid. Gut, wahr und wahrhaftig. Ich hab ihr ein bisschen meinen Hof gemacht. Aber wenn ich das hätte voraussehen können, ich hätte nicht getrollt. Nicht einen Handkuss hätte verlangt. Parole d'honneur. Wer hätte auch denken können, dass das Mädel so wenig Spaß versteht. Ja, durchlaucht. Wer hätte das denken können? Ich glaub nicht, dass ich in seiner Schuld bin. Aber wenn, bitt ich um Pardon in aller Form. Ich möcht nicht, dass irgendwas zwischen uns soll treten. Sei er mir nicht nachträgerisch. Tu er mir treue Dienste wie bisher. Gebe mir die Hand. Da legte Süß seine Hand, die sehr kalt war, in die große Hand des Herzogs. Eine kurze Weile standen die beiden Männer so, die Hände ohne Druck ineinander. Eine pressende enge Lähmung ging von einem zum anderen. So standen sie. In Wahrheit nur eine Figur jenes blassen Reigens, den sie in Traum und Nebel getanzt. Wir bestatten ja jetzt seine Tote. Fahre er dann nach Ludwigsburg. Es gibt zu tun. Damit ging er. Bei der Toten hockte Süß, lächelte ein tiefes, listiges Lächeln. Durch die jüdischen Gemeinden des Römischen Reiches flog die Nachricht, dem Reb Josef Süß Oppenheimer ist gestorben ein Kind. Da machten sich auf, Männer aus allen Gemeinden, aus Ost und West und Süd und Nord, zu bestatten das Kind. Aus dem Weißen Haus in Hirsau trugen sie den Sarg nach Frankfurt. Auf ihren Schultern trugen vier Männer, der dickliche Rabbi Gabriel, der verfallene, schmutzig gebartete Süß, der milde Jakob Josua Falk, Rabbiner von Frankfurt, und der in seinem Kaftan schlotternde Isaac Landauer, trugen die Tote durch die festlich heiteren Blumen, durch den Wald, an den Holzzaun. Dort warteten andere jüdische Männer. Sie nahmen ihnen die Bürde ab, trugen sie weiter. Nach einer halben Meile warteten wieder andere, und aber nach einer halben Meile wieder. Und der kleine Sarg rührte nicht den Boden, fuhr auch in keinem Wagen. Von einer lebendigen Schulter auf die andere lebendige Schulter glitt er bis in die Stadt Frankfurt. Dort aber die Gräberstadt der Juden war schwarz von Volk. Und 30 Tage in allen jüdischen Gemeinden des Römischen Reichs wurde gesprochen das Gebet von der Heiligung des göttlichen Namens für die Jungfrau Naemi, Tochter des Josef Süß Oppenheimer, unseres Lehrers und Herrn. Und wie am Sarge seiner Tochter bekannte Süß oft und wieder und wusch seine Seele im Gebet. Gerühmt seist du, gerechter Richter. Eitel ist und vielfältig ist und haschen nach Wind ist die Welt. Doch eins und ewig ist der Herr Israels, das Seiende, Überwirkliche. Nach Stuttgart zurückgekehrt, stürzte sich Süß verbissen wild in die Arbeit. Rücksichtslos drängte er sich jetzt in das katholische Projekt. Er würgte und drückte das Land aus raffinierter, düsterer Freude an der Pressung, alles mit dreister Offenheit, legte es sichtlich darauf an, dass Karl Alexander es merke. Doch der schwieg zunächst. Weißensee schnupperte um Süß herum, spürte hier Gor etwas herauf, eine grandiose, prasselnde, tausendfarbige Katastrophe. Als Weißensee hörte, was sein Plan mit dem Herzog in Hirsau bewirkt hatte, zersplitterte er wie Glas. Der Jude war ihm über. Er war ein Märtyrer. Sein Kleinod war nicht getrübt und verschlammt. Wie ein anderer danach greifen wollte mit kotiger Hand, hat er sich aufgelöst in die reine Gottesluft. Es hat jetzt keinen Sinn mehr, das Gesicht des Juden zu sehen. Es ist entrückt. Was bleibt? Es ist eine Maske. Jetzt roch der Konsistorialpräsident Weißensee den Schwefelgeruch des Ausbruchs und nur die Gier, ihn mitzuerleben, hielt den Ausgehöhlten aufrecht. Die Feinde des Süß waren indes nicht säumig, dem Juden nachzustellen. Don Barthelemy Pancorbo hatte spitzfindig und detailliert dem Herzog auseinandergesetzt, wie schamlos Süß ihn mit minderwertigen Steinen betrüge. Süß, als er von diesen Machenschaften gegen ihn erfuhr, begab sich sofort zum Herzog. Ich höre, man intrigiert von Neuem gegen mich. Ich möchte mir die Beschämung ersparen, dass man ein zweites Mal meine Papiere durchschnüffelt. Ich bitte erneut, submissest, um meine Entlassung. Hör gut. Du hast mir im Oktober einen Stein verkauft. Um mehr als 5000 Dukaten. Was ist der Stein wert? Heute keine 500. Tja. Solche Steine haben Liebhaberpreise. Und ihr Wert wechselt. Ah, es ist gut. Hofkanzler Schäfer, Prestissimo. Es verging 20 Minuten, bis der Kanzler kam. Während dieser Zeit sprachen die beiden Männer kein Wort. Es war ein tiefes, erfülltes Schweigen in dem hellen, weiten, prunkenden Raum. Bilder und Träume kamen und gingen vom Herzog zu Süß, von Süß zum Herzog. Die knarrende Stimme des Magus Gabriel war an diesen Träumen und das tote Kind war darin, die Finger gestreckt im Zeichen des Schienen. Endlich kam Schäfer. Er zählte zu den besonderen Feinden des Süß. Er fürchtete eine Gegenüberstellung, aber dazu kam es nicht. Der Herzog nahm Haltung an. Militärisch, kalt, streng wandte er sich dem betroffenen Minister zu. Der gegenwärtige Herr Finanzdirektor klagt über Verleumdung seiner Geschäftsführung und postuliert seine Entlassung. In Ansehung seiner zu unserem völligen, gnädigen Vergnügen geleisteten Dienste wünschen wir, dass alles geschehe ihn zu Halde. Wollet Sie also, Exzellenz, sogleich eine Urkunde aufsetzen? Eine Legitimationsurkunde oder Absolutorium oder wie Sie es immer nennen wollet. Eine herzogliche Gesetzesordre, die den Herrn Finanzdirektor für alle seine Handlungen, für alle seine Handlungen, die vergangene wie die zukünftige, außer alle Verantwortung setzt. Von niemand, mag er sein, wer er will, soll er können wegen seines Tuns zur Rechenschaft gezogen werden. Wollen Sie dieses Schriftstück sogleich in aller Form aufsetzen und uns zur Unterschrift vorlegen, dass es kann in nächster Woche Amtsblatt publiziert werde? Ja, wir warten! Nicht der Herzog, nicht Süß sprach ein einziges Wort, während Schäfer die Urkunde konzipierte. Wortlos auch unterzeichnete Karl Alexander. Ich danke eurer Durchlaucht für die große, unverdiente Gnade und das extraordinäre Vertrauen. Doch seine Augen waren nicht dankbar. Sie waren dreist und fordernd und höhnisch. Stumm und feindselig maßen sich die beiden Männer. Und Karl Alexander erkannte, dass er sich nicht losgekauft hatte. Geh, Jud! Und Süß ging. Doch nicht wie der Kanzler. Langsam ging er unter erhobenen Hauptes und mit einem tiefen, machtbewussten, bösen Lächeln. Der Herzog aber tobte, als er allein war, scheuerte sich wund an der unsichtbaren, unzerreißbaren, grauenhaften Bindung von ihm zu jenem. Einige stillere Tage nutzte Süß, nach Hirsau zu fahren. Das Weiße Haus lag jetzt schweigsam. Rabbi Gabriel sprach kein Wort. Die beiden Männer begrüßten sich, sonst sahen sie sich nicht. Eines Tages hatte der Rabbi zur Abreise gerüstet und er kam zu Süß. Ich sehe unter Fleisch und Knochen dein Gesicht, Josef. Bin ich anders geworden? Jetzt sehe ich wohl in Wahrheit aus wie ein rechter Jud. Oder bin ich noch immer meines Vaters Sohn? Leid kratzt die Tünche vom Gesicht. Du hast ein zerlittenes Gesicht. Du hast ein jüdisches Gesicht. Leb wohl. Friede mit dir. Dein Weg ist falsch, Josef. Du wirst ihn müssen zurückgehen. Von dem Kind sprachen sie nicht. Die Zofe Jantja hat eine Katze gehabt, die sie nicht wollte mit sich nehmen, jetzt, da der Haushalt aufgelöst werden sollte. Sie gedachte des Magisters Polycarp Schober, der seit dem Tod des Mädchens öfter in der Gegend um das Weiße Haus zu sehen war. Ihm wollte sie die Katze geben. So war er erschienen, das Tier zu übernehmen, als er dem Süß begegnete, der an ihn wirsche Fragen richtete, doch von der Sanftmut des pausbäckigen Mannes überrascht war. Ohne Mühe machte er ihn zutraulich, lockerte ihn auf. Und als er von der unbilligerweise verweigerten Bibliothekarsstelle erfuhr, schlug er ihm vor, ihn als Sekretär in seine Dienste zu nehmen. In Stuttgart werdet ihr reichlich Arbeit, aber dennoch Zeit finden, euch eurer Dichtkunst zu widmen. Ich bin verlegen, Exzellenz. So unverhoffte Gunst verwirrt mich fast. Ich wollte euch von einem Poem sprechen, das ich aus Trauer über die verstorbene Demoiselle gemacht habe. Ja, gut, ihr könnt es mir gelegentlich vorlegen. Totenklage, habe ich es genannt. Für die abgelebte Demoiselle Naemi Süssin, Jüdin, doch ehrbar. Ja, sehr gut. Itzt hat der harte Tod so vielen Übels Quelle hinabgerafft, auch dich, hebräische Demoiselle. Schreibt es mir ab, so kann ich es öfter lesen. Und findet euch recht bald in Stuttgart ein. In Stuttgart aber war nichts von erhoffter Seligkeit. Der arme Magister geriet sehr bald in arge Gewissensnot, denn was er dort in der Kanzlei des Süß zu bearbeiten hatte, war befasst mit Verfassungsbruch und Landesverrat. Ganz unverhohlen deckte der Finanzdirektor alle schwarzen Pläne zum Verderb evangelischer und parlamentarischer Freiheit vor dem Arglosen auf. Akten gingen durch seine Hände, von denen jede Zeile den Herzog und den Finanzdirektor schwer kompromittierten. Dokumente, die dem Magister die heimlichsten, wichtigsten, schlüsselhaftesten Details des katholischen Projekts in die Hand gaben, das Süß mit einem wahren Fanatismus vorantrieb. Das Land wälzte sich stöhnend in kaum mehr erträglicher Spannung und Beklommenheit. Es war klar, dass die Katholischen mit ihren Vorbereitungen fast am Ende waren und in allernächster Zeit losschlagen würden. Es kam zu Skandalen auf allen Seiten. Der Herzog tobte und fluchte bald auf das Parlament, bald auf die Katholiken und bald auf den Juden, dessen Aktivitäten ihm zu augenfällig wurden. Darüber verwunderte sich besonders der Leibwächter des Herzogs, der Schwarzbraune, der immer herumhockte, bald in einer Ecke des Antichambre und bald vor einer der Türen. Er hatte auch Kenntnis von allen galanten Geschichten seines Herrn und seinen Augen entging nichts, was um den Herzog geschah und was sein Herr selber unternahm. Manchmal, wenn Frauen sich über die grobe Behandlung beklagten, hatte er ein Ohr, wenn auch, wie es schien, niemals seine Meinung. Auch jetzt, während Süß dem Herzog Vortrag hielt, hockte er lautlos, tierhaft träge und verschlossenen Gesichts in einer Ecke. Doch er staunte nicht nur darüber, dass der Kammerdiener des Herzogs, als er Süß seinem Herrn meldete, über den Juden fluchte und hasserfüllte Verachtung zeigte, sondern wie auch der Herzog selbst verächtlich von dem Juden sprach. Sobald aber Süß bei ihm war, schien er voll Anerkennung für alles, was der Jude ihm vorschlug. Es ist also beschlossene Sache. Heute in 2 Tagen werden die Verschworenen losschlagen. Durchlaucht werden offiziell verreisen. Eine Inspektionsreise in eurer Eigenschaft als Feldmarschall des Reichs. Für die Zeit eurer Abwesenheit werden Durchlaucht eine stellvertretende Regierung einsetzen unter dem Vorsitz ihrer Durchlaucht der Herzogin. Dazu die Minister Schäffer, Pfau, der Staatsrat Lau, die Generäle Remchingen und Röder. Diese Regierung wird in eurer Abwesenheit den Staatsstreich durchführen. Und wie erfahre ich, ob der Staatsstreich gelungen ist? Eine Abordnung wird euch Durchlaucht auf schnellstem Wege erreichen. Nach Besetzung aller strategischen Punkte des Landes erfolgt die Gleichstellung der katholischen Religion, Entwaffnung der Bürger und Annullierung aller Gesetze, die eurer Alleinherrschaft im Wege sind. Es kommt nur auf die reibungslose Durchführung des Projekts in einer Nacht an. Das muss klar sein. Es geht um alles oder nichts. Entweder kehrt das Herzogtum naturhaft in seinen Fürsten zurück, oder dieser Stoff ist zu schlecht, als dass die große Idee sich in ihm auswirken könnte. Der Jude hat recht wie immer. Gut hat er das gesagt. Aber wie abgründig der in einen hineinschaut. Fort muss er. Und was sagt er da? Dieser Stoff ist zu schlecht für die große Idee? Welcher Stoff? Das Land? Nein, nein. Der meint mich. Das wagt er, der Jud? Der ist 100-mal schlimmer als die blöden Meuterer vom Parlament. Seine unverschämten Zweifel gehen vergiftend ins Innerste. Weg muss er. Für ewig ins Dunkel muss er. Haben euer Durchlaucht jetzt das Losungswort bestimmt? Ja. Es heißt a tempo. A tempo, ich wag's. Gut. Das hat Eberhard im Bade gesagt und als erster deutscher Fürst seinem Land eine Verfassung gegeben. Und das gleiche a tempo, ich wag's, wählt jetzt euer Durchlaucht, diese Verfassung zu zerschlagen. Er hat mich gut verstanden, Jud. Anstelle der ausgebildetsten Demokratie den nackten Absolutismus wieder einführen. Durchlaucht verdienen den Respekt des ganzen Römischen Reiches. Euer Plan beweist Mut und Geist. Gehoben in drängendem Lustgefühl ging Süß nach Hause. Er hatte diesen Mann dazu gemacht, hatte das Licht in ihm angezündet, hatte aus einem hitzigen, brünstigen, brutalen Stück Fleisch einen Fürsten geknetet. Doch etwas noch musste geschehen. Ah ja, unter keinen Umständen will ich, dass es auch nur den Anschein erhält, als verquicke ich meine Sache gegen Karl Alexander mit irgendwelcher persönlichen Sicherung oder gar mit Vorteil für mich. Nicht vor anderen. Und schon gar nicht vor mir selber darf ein solcher Verdacht meine Handlungen beschmutzen. Das Land mag Profit daraus ziehen, das wird es ganz sicher auch. Das kann ich nicht vermeiden und das ist gut so. Doch was später kommt, liegt in der Ferne, ist wie das Nichts. Süß befahl den Magister Schober zu sich. Der erschien, verschreckt, aus dem Schlaf gestört, in Angst, der Finanzdirektor möchte ihn in neue Nöte des Gewissens treiben. Was machen seine Gedichte, Herr Sekretarius? Ich sitze schon über den Korrekturen. In etwa 2-3 Wochen wird die Carmina säuberlich gedruckt sein. Gut, sehr gut, er wird Erfolg haben. Aber hör her, er ist Teufel noch eins ein schlechter Protestant, Magister. Ach, Exzellenz. Ich will ihn nicht verängstigen, aber ich mit meiner jüdischen, rechnerischen Moral hätte mir an seiner Stadt gesagt, wenn ich den Juden verrate, dann verrate ich einen einzigen und dazu bloß einen Juden. Aber wenn ich den Juden nicht verrate, dann verrate ich 1 Million evangelischer Christen. Und dann wäre ich hingegangen und hätte dem Bellon, dem Jäger oder sonst einem vom Elferausschuss die Geschichte haarklein erzählt. Also ich muss sagen, Magister, er ist von einer Treue und Diskretion, die schon zum Himmel stinkt. Jakob Polycarp Schober stand schlotterig unter den hellen Kerzen, wagte nicht, den grausamen Schweiß wegzuwischen, der ihm über das fahle, dicke Kindergesicht troff, starrte aus runden, entgeisterten Augen den Juden an. Jetzt hält er mich wohl für verrückt, wie? Nein, Magister, ich bin durchaus nicht verrückt. Oder zumindest nicht mehr als jeder andere. Ich will ihm aus seinem Dilemma heraushelfen. Gehe hin zu den Herren vom Parlament. Sage ihnen, die Zeit ist die Nacht zum Dienstag. Die Losung a tempo. Und wenn die Herren Blutvergießen vermeiden wollen, dergestalt, dass das ganze Projekt zusammenklappt, wie eine Marionette nach zerschnittenem Draht, dann sollen Sie den Montagabend eine Deputation nach Ludwigsburg schicken. Der Mameluck, der Schwarzbraune des Herzogs, erwartet Sie am Seiteneingang des linken Flügels und bringt Sie zum Herzog. Dem Schober quollen die Augen aus dem Kopf vor angestrengter Aufmerksamkeit, Unverstand und Erregung. Bedingung ist, und diese Bedingung muss er mir in die Hand schwören, dass niemals eine Menschenseele erfährt, dass ich ihm das gesagt oder gar ihn geschickt habe. Exzellenz, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das durchaus nicht. Ich bin nicht stark in Politicis, aber der Herzog wird Sie da nicht können schützen. Nein, der Herzog wird mich nicht schützen. Taumelig schlich, die Knie schwach und mit schleifendem Schlafrock, Jakob Polycarp Schober nach dieser Unterredung über die dunklen Korridore des Hauses. Hin und her in seinem Zimmer trieb es ihn bis zum Morgen. Aber so viel war gewiss. Gott hatte ihn doch ersehen und ausersehen. Süß, als der Magister ihn verlassen hatte, streckte sich. Vor dem Bild des Herzogs über seinem Schreibtisch, Karl Alexander hatte eigenhändig mit sehr huldvoller Widmung seine gewalttätigen Schriftzüge darunter gesetzt, verweilte er. Adieu, Louis XIV. Fahr hin, deutscher Achill. Fahr hin. Adieu, Louis XIV. nervös lehnte Karl Alexander im Wagen. Er fuhr nach Ludwigsburg, um von da ins Ausland und erst nach dem Putsch zurückzureisen. Er hatte zwei anstrengende Karnevalstage hinter sich, die er trotz der geschlossenen Zeit dem Reichsgrafen Palfi zu Ehren gegeben hatte. Graf Palfi kam in Spezialmission des Wiener Hofes. Es war große Huld und Aufmerksamkeit des Kaisers, dass er durch diesen Sondergesandten den geplanten Staatsstreich augenzwinkernd im Vornhinein sanktionierte. So endlich kam der Abend. In Stuttgart war es sehr still an diesem Abend. Nirgends brannte ein Licht. Doch im Dunkel war Getapp von vielen Schritten, Geflüster und hin und her. Alle Bürgerschaft wusste, dass es in diesen Stunden um die Entscheidung ging. Die Meldung Schobers hatte gewirkt. Alle waren gerüstet, gewaffnet, voll dumpfer, klemmender Spannung. Die Nacht war voll Bereitschaft. In Ludwigsburg, indes im Schloss, hatte man alle Kerzen entzündet. Der Herzog gab offiziell, bevor er ins Ausland ging, dem Gesandten des Kaisers, den Würzburger Herren, einen Hofball. Die Gesellschaft war nicht zahlreich, auf die in das Staatsstreichprojekt Eingeweihten beschränkt. Viele Militärs waren da, die beiden Röders, der General und der Major. Die berittene Stuttgarter Bürgergarde, deren Kommandant Major Röder war, werde ihn, so meinte er stolz und höhnisch, kaum benötigen. Durch den Saal hin äugte das blaurote, geiernäsige, entfleischte Gesicht des Don Barthelemy Pancorbo über der riesigen, verschwollenen Halskrause. In der Nähe des Süß hielt sich der verfallene Weißensee. Er schnupperte, seine kühlen Augen zuckten, er witterte Schwefel, Feuer, Untergang. Süß selber hatte einen strahlenden Abend, wie seit langem nicht. Manchmal tauchten in die seinen die bräunlichen Tieraugen des Schwarzbraunen, dem er, dem stumm sich Neigenden, wenige knappe, stille Weisungen gegeben hatte. In den ersten Nachtstunden sollten in Stuttgart die Häupter der Verfassungspartei verhaftet werden und die würzburgischen und bayerischen Hilfstruppen ins Herzogtum einrücken. Bis der Kurier mit der Meldung käme, dass der Putsch soweit planmäßig geglückt sei, wollte Karl Alexander unter seinen Gästen bleiben, mit dieser Gewissheit schlafen gehen. Er hatte die neue Sängerin in sein Schlafgemach bestellt, eine heißäugige, warmhäutige Person. Schon die beiden letzten Jahre durch hatte er sich gewöhnt, vor jedem Beilager mit einer neuen Frau ein Aphrodisiakum zu nehmen, denn er hätte es nicht ertragen, hätte nicht jede neue Frau seine Männlichkeit für besonders stark halten müssen. Heute, nach der Abschiedsnacht mit seiner Frau, befahl er dem Schwarzbraunen, die Dosis zu verstärken. Der Kurier kam und kam nicht. Karl Alexander hielt Zirkel. Der Mameluck brachte ihm in silberner Tasse das Aphrodisiakum. Hast's auch genügend stark genommen? Ja, Durchlauf. Karl Alexander stürzte den Trank hinunter, spielte, gewann stark, blieb unbeteiligt, abwesend. Zwischen Stich und Schlag beim Spiel machte er lange Pausen. Dass der Kurier nicht kommt. Der Sturm durchlaucht die aufgeweichte Straße. Durchlaucht, die Demoiselle wartet noch immer. Ja, soll sich ausziehen derweil. Ich kann meine Depesche nicht herhexen. Da, heute muss man einen Teil wieder hergeben, Jud. Von dem, um was du mich beschissen hast. Heute tue ich's gern. Don Barthelemy Pancorbo stand bei den Spielenden. Den Stein verliert er nicht. Der Jud. Und alle starrten begehrlich auf den Solitär an der Hand des Finanzdirektors. Endlich war der Mameluck wieder hinter dem Herzog. Man ist da. Karl Alexander mit gespielter Lässigkeit warf die Karten zusammen, schob dem Süß den ansehnlichen Haufen gewonnenen Geldes zu. Sieh an, bezahlt mich, wo er glaubt, ich habe ihm ans Ziel geholfen, legt noch ein Trinkgeld drauf, dann sperrt er mich in die Kasematten und steckt Bezahlung und Trinkgeld wieder ein. Süß sah den Herzog aufmerksam und dringlich an, und der stand wie gezwungen von seinem Blick. Kannst mitkommen, Jud. Der Mameluck riss die Tür zum Arbeitskabinett auf. Nicht der Kurier war da, den Karl Alexander erwartete, sondern vier Männer, die er nicht kannte. Alle vier waren, eher proletarisch aussehend, stumm. Bist du verrückt? Ist in der Nacht? Heute Nacht? Gesindel zu mir! Wir sind kein Gesindel! Wir sind von der Landschaft! Ihr wollt mich überfallen! Mich meucheln! Ketzer! Mörder! Aber es ist aus mir reicht! Vermodern bei lebendigem Leib lasse ich euch, Gesindel! Rotierer! Ketzer! Hund! zu eure sauberen elf Brüder vom Ausschuss Meisigei in meine tiefste Tasse Matte. Es ist nicht an dem, Herzog. Es ist durchaus nicht an dem. Es ist so, dass mit eurer Durchlaucht allergnädigsten Permiss niemand heute Nacht in Stuttgart verhaftet wird. Es werden auch sehr wenige bayerische und würzburgische Truppen einrücken. Und was unter der Losung A Tempo eingetroffen ist, sind mit eurer Durchlaucht allergnädigsten Permiss zur Hälfte evangelische Brüder. Süß selber hätte nicht sachlicher darlegen können, wie in den Grund hinein der Putsch verraten und vertan war, als der Bürgermeister Jäger. Aber er konnte nicht zu Ende kommen und zum Zweck seiner Rede, denn der Herzog hatte nur die ersten Sätze gehört. Dann begab sich mit ihm eine erschreckende Veränderung. Und wenn auch der Herr Kommandant Röder hier ist, das Stadträterkorps ist darum nicht weniger in Bereitschaft und wird die Stadt unter allen Umständen halten. Die Hand, die den deputierten Bellon noch immer festhielt, ließ allmählich locker. Das Gesicht lief blaurot an, ein seltsames, wundes, tierhaftes Rasseln kam aus der Brust. Der Mund schwappte, hilflos, und unversehens lag der schwere Mann auf dem Boden, verkrampft und grässlich entstellt. Die vier Bürger, wie sie das sahen, fürchteten, man werde ihnen eine Schuld geben. Das Schloss war voll von Feinden. Sie waren von den Mamelucken auf geheimnisvolle Art unangemeldet durch die Hintertüre eingelassen worden. Sie besorgten, sie möchten erschlagen werden. Sie machten sich eilends fort, wieder auf den Weg nach Stuttgart. Karl Alexander lag indes auf dem Boden, allein mit Süß und dem Schwarzbraunen. Er hatte sich die Kleider bis aufs Hemd aufgerissen. Mit unendlicher Mühe schickte er sein erstarrendes Auge mit einer wilden, grenzenlos hassvollen Frage auf die Suche. Süß kam ihm entgegen. Ja, Herr Herzog? Er wusste nicht, ob er das so gewollt hatte oder wie überhaupt er gewollt hatte, dass der Herzog Verrat und Zerschmetterung des Putsches aufnehmen sollte. Er fragte sich auch nicht, ob die Ermattung durch den Karneval oder das Aphrodisiakum mit Schuld waren an diesem Zusammenbruch oder ob er allein ihn und willentlich bewirkt habe. Dass er ins Herz treffen, dass er Sinn und Wesen des Gegners für immer lähmen und zermalmen musste, war gewiss. Mit aller Kraft hob er den schweren Leib des Herzogs in einen Lehnstuhl. Es wird gut sein, du holst den Pater Kaspar. Ottmann entfernte sich nur zögernd und ließ Süß mit dem Sterbenden allein. Hör mich. Höre mich. Ich lass dich nicht sterben, ehe dass du mich gehört hast. Siehst du, ich bin dir nicht ins Gesicht gesprungen damals, als dein verfluchter, stinkender Atem über dem reinen Kinde war. Ich habe dich mir erst zurechtgerichtet, dass du aussähest wie ein Mensch. Ja, wie ein Fürst. Deine großen Gedanken, dass du zum schwäbischen Louis XIV dich recken solltest. Deine Cäsar-Träume, die habe ich in dich hineingeträumt. Du warst nichts als ein kleiner, gewalttätiger Zufallsherzog all deine Tage. Ich hab dich lassen tatzen. Ich hätte es können wirken, dass du mich vor aller Welt umarmtest und Bruder nanntest. Ich hätte dir nur müssen die Papiere zeigen, dass ich ein Sohn vom Heiersdorf bin. Ja, der Baron und Marschall und Christen. Aber das habe ich immer für mein schlechtestes Teil geachtet und habe es ganz in dich hineingegossen und dich gemästet, bis du reif warst. Hat mich zu dir hingezogen. Ich hätte können dein Freund sein. Aber du, nur mein Schlechtes hast du aufgenommen und es blühen lassen in Schuss und Saft. Du großer Herr und Held, du deutscher Louis XIV, du armer Hahn und Narr. Der Arzt Dr. Wendelin Breyer wurde geholt. Heftig ausgebrochener Spasmus diaphragmatis, Steckfluss. Stagnatio sanguinis plenaria. Durch die Säle wirbelte die Nachricht vom Tod des Herzogs. Die Musik brach ab. Das ungeheure Lähmen der Entsetzen, die verfahlten, verzerrten Gesichter überall. Die Offiziere standen herum wie dumme, große, bösartige Raubtiere, hinter denen unversehens eine Falle zuklappt. Sogar der kleine Geheimrat Fichtel verlor die Fassung. Erst nach 10 Minuten hatte er sich so weit, dass er in Kälte und Sachlichkeit denken konnte. Er überlegte, das Testament, das er dem Toten zugunsten der alleinselig machenden katholischen Kirche abgerungen, werde nun nicht mehr viel nützen. Es blieb nur übrig, die ganze Maschinerie sofort stillzulegen, möglichst alle Spuren von Würzburg her zu verwischen und mit gutem Anstand unkompromittiert aus der Affäre herauszukommen. Süß stand derweilen allein in einem verlorenen Seitenkabinett. Er kümmerte sich um nichts. Er sah nichts, hörte nichts. Alles um ihn versank. Er wartete. Nun wird jetzt gleich das Kind da sein, um mich sein, wie die liebe Luft, lieblich in mich einströmen, mich leicht und schwebend machen. Er saß still, mit einem gelösten, fast törichten Lächeln und wartete. Sie kam nicht, nichts kam. Und er erkannte, dass seine Zwiesprache mit dem sterbenden Herzog, die war ein wildes Zucken und Verebben gewesen, wie ein Beilager mit einer Frau, aber kein Schweben und gelöst sein. Und jetzt war er weiter weg von dem Kind als je. Ich bin falsch gegangen. Alles, was ich gedacht, getan, getrachtet habe, alles falsch und Irrgang. Aber es ist gut so. Es wird gut sein, so. Der Oheim hat recht. Der Rabbi Gabriel hat recht. Süß schritt durch finstere Saalfluchten in den Haupttrakt des Schlosses. Hier saßen in einem Nebenraum die Führer des katholischen Projekts, Generale, Minister. Sie waren lauter Württemberger unter sich. Die würzburgischen und bayerischen Herren, der Gesandte der apostolischen Majestät, sie hatten sich alle, ach wie hurtig, trotz Sturm und Wetter davongemacht. Die anderen saßen in dicker Ratlosigkeit, atmeten auf, als Süß kam, schauten ihm als Retter in gespannter Hoffnung entgegen. Süß schickte Lind, ruhig, fast lächelnd, seine braunen Augen über die hilflose Runde, trat vor den massigen Major Röder, der mehr als die anderen stier und dumm dasaß. »Sie sehen nicht recht klar, Herr Major, was in dieser seltsamen Situation zu tun ist? Verhaften Sie mich. Und wer immer Oberhand behält, Sie sind für alle Fälle salviert.« Verblüfft schauten die Herren. Aber dann stieg es auf, stieg es in ihre Augen, ein hartes, arges Glitzern. Es war nicht ganz klar, wo der Jude hinaus wollte, aber so viel war gewiss, wenn man ihn packte, wenn man ihn festsetzte, dann war einer da, der ganz vorne stand, auf den alle Wut zuerst sich stürzen, alles Übelste abgeladen werden konnte. Eine lange Minute war es totenstill im Raum. Ja, den Jude packe, das ist die Rettung. Der Jud muss hänge, greift den Jude. Hängt den Jude. Alle mit den gleichen Worten fast, dachten die nämlichen Gedanken und alle mündeten in den gleichen Entschluss. Und Erleichterung überkam sie wie Siegesrausch. Herrlich, dass man jetzt auf so gute Manier aus diesem hündisch üblen Schweinezustand herauskam. In einer Minute wird man die ganze scheußliche, jämmerliche, lamentable Depression hinter sich und vergessen haben. Und da stand auch schon der Major Röder auf. Er war ganz vor sich und den anderen Patriot, Christ, Soldat. Massig kam er, charaktervoll, von seinem Recht und seiner Biederkeit innig überzeugt auf Süß zu, legte ihm die unförmige, behandschuhte Tatze auf die schlanke, elegante Schulter. Im Namen der Herzogin und der Verfassung, ich verhaft ihn, Jud. Der Jud muss hängen! In einem einzigen Augenblick hatte sich die beklemmende Stille in tobendes, sieghaftes, tierisches Gröhlen gelöst. Süß lächelte still, einsam, sehr fern. Durch kultiges Geschimpf, ihn stoßend und tretend, mühten sich die Herren, das Bild dieses Lächelns nicht in ihr Inneres dringen zu lassen. Und es tagte das Parlament und feierte die Erlösung von dem Übel. Es ist ganz klar, der Herzog Rudolf von Neuenstadt muss Obervormund des Erbprinzen werden. Der ist von unserer Partei und ein guter Protestant. Er wird Abrechnung halten mit dem Jud und alle, die mit ihm das Land ruiniert haben. Was mit der Judenpartei zu tun hat, muss verschwinden. Und was wird mit dem Militär? Dort haben die Katholiken ihre Leute reingesteckt. Lasset uns zunächst dem Juden seine Leute verhaften und festsetzen. Ja, lasset uns den Juden fangen, denn der ist an allem schuld. Eine festlich gröhlende Menge erwartete die Kutsche mit dem Häftling. wollte sich davonmachen. Aber sie haben ihn erwischt. Und jetzt geht's ihm an der Krage. Durch Weinberg ist er geschlichen. Aber dann ist der Räder gekommen. Und der hat seine beste Stadträder genommen. Ja, der Weiß war dabei in der Guggenberger. Sechs waren es. Und noch sind sie auf der Kommensteiner hin und da haben sie ihn eingeholt. Mit gespannter Pistole hat ihn der Räder gestellt. Und der Jud hat ein Geschrei gemacht und gezedert. Und war noch so unverschämt zu drohen. Hat ihm aber nichts geholfen. Jetzt ist er da, der Jud. Und die in Ludwigsburg dabei waren, hörten das Gerücht, wussten, dass alles Lüge war, ließen es aber dennoch geschehen, weil es ihnen von Nutzen war. Und das Volk schöpfte aus tiefstem Herzen allen angepredigten Judenhass und übergoss damit den Unglücklichen. Und während man den Juden verprügelte, misshandelte, stieß und bespie, ließ sich der Major, der Stadtreiter Röder, als Held feiern und fand alles in christlicher Ordnung. Süß nahm indes keineswegs die ihm zugefügten Misshandlungen hin. Er wehrte sich so gut er konnte. Aber er wäre schließlich zur Freude der Menge totgeschlagen worden, wenn nicht Stadtgrenadiere dazugekommen wären und ihn mit Hilfe der Stadtreiter dem Volk entrissen hätten. Erschöpft, atemlos hockte er im Wagen, zerrauft, zerrissen, voll Schmutz und Blut. Das Volk aber gab sich nicht zufrieden. Es suchte die anderen in Stuttgart lebenden Juden auf, misshandelte sie und plünderte ihre Häuser. Das Haus des Süß in der Seegasse dagegen war durch ein starkes Militäraufgebot geschützt. Der treue Kammerdiener des Süß, Niklas Pfäffle, hatte dafür gesorgt. Doch noch ein anderer hatte sich kräftig um den Schutz des Hauses bemüht, Don Barthelemy Pancorbo. Als Regierungskommissar erschien er mit Polizei und Militär und beschlagnahmte Haus und Habe, äugte aus entfleischtem blaurotem Kopf in alle Winkel. Von den kostbaren Steinen aber, nach denen sein Herz und seine Finger gierten, war nichts da. Der Portugiese forschte Niklas Pfäffle aus, der gleichmütig schwieg und sich ruhig verhaften ließ. Als man aber nichts fand, ließ man den schweigsamen Burschen wieder laufen. Es wurde aber eine gewichtige Kommission eingesetzt, die zahlreichen Verbrechen des Juden zu untersuchen. Aber es zeigte sich sehr bald, dass man ihm streng juristisch wenig anhaben konnte. Die Hauptschwierigkeit, ihn nach den Gesetzen zu verurteilen, lag darin, dass er nicht vereidigter Beamter, ja nicht einmal Staatsuntertan war. Er hatte lediglich unter dem Titel eines geheimen Finanzrats völlig als Privatperson dem Herzog Ratschläge erteilt. Wenn die vereidigten Minister und Räte diese verderberischen Projekte ausführten, so waren sie die Hochverräter, nicht er. So verzögerte man die Inquisition. Und schließlich kam man auf das Reichskriminalgesetz, das den fleischlichen Umgang eines Juden mit einer Christin mit dem Tode bestrafte. Es ist ja männlich bekannt, auf welch säuische Art der Inquisit christliche Jungfrauen defloriert, vornehme Damen und geringe Frauenspersonen profitiert hat. Das war eine kitzlige Sache. Wen alles konnte man nicht kompromittieren? Freilich malte sich auf den Gesichtern einzelner Herren eine leicht genierte Lüsternheit. Süß wurde in einer Plenarsitzung über diesen Punkt vernommen. Er hielt ihre Fragen für einen Scherz und sah sie höhnisch an. Dass ich mit christlichen Frauen geschlafen hab, leugne ich nicht. Wenn die Herren mich darum zum Tode verurteilen wollen, mögen sie es. Das ganze Römische Reich wird lachen. Nicht über mich. Dieser unverschämte Jude. Verhöhnung des Gerichts. Das wird ihm vergehen. Hängen. So ging es bald nicht mehr um Recht und Nachweis von Unrecht. Sie trachteten nur noch danach, wie sie ihn zu Tode brächten. Und sie sperrten ihn in strenge Haft auf den Asberg. In einem engen, feuchten Loch, kurz geschlossen, bei Wasser und Brot. Ratten trippelten widrig über seinen verrenkten Leib und er konnte sich nicht wehren. Kein Anwalt wollte seine Verteidigung übernehmen. Der von Reue und Zerknirschung geplagte Magister Schober ging hin und entdeckte die Tat des Juden zur Rettung des protestantischen Parlaments. Doch nicht nur, dass man nicht auf ihn hörte, man drohte ihm. Und der verwirrte Magister ging und schwieg. Das Volk aber verlangte den Tod des Juden. Es kam zu Rotierungen, Demonstrationen. Und als alle Schuldigen, Offiziere und Minister, frei und in Sicherheit waren, machte man sie zum Richter über den Juden. Und sie legten ihm zur Last alles, was unter Karl Alexander Übles geschehen war, auch Dinge, von denen er unmöglich Kenntnis gehabt haben konnte. Der Jude Josef Süß Oppenheimer wird folgender Verbrechen für schuldig erkannt. Verbrechen gegen den Herzog, Verbrechen gegen dessen getreue Räte, Minister und die ganze Nation, die er bei dem Fürsten angeschwärzt und in Ungnade und Misstrauen gesetzt hat. Hauptsächlich aber des Verbrechens gegen das Parlament und die Verfassung und letztlich des Verbrechens gegen Gemeinden und einzelne Untertanen. Der Jude wird erkannt für einen Majestätsverbrecher, Staatsverbrecher, Münzverbrecher, Hochverräter und Landverderber. Aus diesen Gründen verurteilt das zur Untersuchung seiner Verbrechen eingesetzte Sondergericht den Josef Süß-Oppenheimer, Juden und gewesen Finanzdirektor, zum Tod durch den Strang. Hinaus mit dir aus Stuttgarts Mauren, verdammter Jud, verfluchter Süß. Die Herren gingen geschwellt herum. Sie hatten das Urteil in eine Form gekleidet, die einigermaßen passabel aussah. Und wenn auch einige ehrliche Juristen zu dem klaren Schluss gekommen waren, dass aufgrund der bestehenden Gesetze des Römischen Reichs und des Herzogtums der Inquisit nicht zum Tode verurteilt werden dürfe, so mokierten die anderen sich darüber, zichteten sie der pedantischen Mäkelei und blieben bei ihrem Urteil. Der Henker wird sein Recht bestreiten, krepiere, wie dir's nun fällt ein. Die Hunde sollen dich begleiten und deines Grabsteins Künstler sein. Und deines Grabsteins Künstler sein. Und das ganze Römische Reich durchflogen die Lieder des Volkes, voll Rache und Fluchen, fordernd den Tod des Juden. Durch alle Judenheit aber lief es, schwoll an. Der Kommandant eröffnete dem Süß, er solle sich bereithalten, anderen Tages in der Früh nach Stuttgart zu fahren. Der Kommandant wusste, der Jude fahre nach Stuttgart, sein Todesurteil zu hören, aber er hatte nicht Ordre, ihm das zu sagen und hielt es nicht für Not. Endlich werden sie eingesehen haben, dass sie mir nicht ans Leben können. Sie haben auch die Garantie des Herzogs gelesen, dass ich nicht bin, zur Verantwortung zu ziehen für das, was nicht in meinem Namen geschehen ist. Ich werde frei sein. In die Stille will ich gehen. Ins Ausland. Fort aus diesem Land. Irgendwo ganz klein und mild leuchtend. Als er dann durch die grölende Menge auf das Rathaus gebracht wurde und in die brutalen Gesichter sah, wusste er, dass er nicht zur Freiheit, sondern zum Tod bestimmt war. Und während ihm vorgelesen wurde, was er alles verbrochen haben sollte, wie er die kleinen, eklen Tiere an sich herankriechen sah, wie sie ihre Zähne in die verendende Masse Lebens graben wollten, da bäumte er hoch, der alte, verfallene Mann, überdeckt mit dem Blut und dem Kot der Misshandlung. So habt denn euren Willen. Höher als der Galgen könnt ihr mich nicht hängen. Und sie schlugen ihn mit ihren flachen Degen und peinigten ihn mit wüsten Beschimpfungen und führten ihn fort. Als die Juden des Reiches von dem Urteil hörten, zogen die Einflussreichsten unter ihnen nach Stuttgart. Und vor den Obervormund traten sie und baten um das Leben des Süß und boten Gold und Geld, um damit gut zu machen, was er könnte gesündigt haben. Sie fanden kein Gehör. Süß harrte in einer einsamen Zelle der Vollstreckung des Urteils. Es kamen zu ihm Rabbi Gabriel und der mit ihm befreundete Rabbi Jonathan Eibeschütz. Der große Pastor Generalstaaten hatte dem Minherr Gabriel Oppenheimer van Straten das Gefängnis ohne weiteres geöffnet. Er hatte Früchte mitgebracht, Datteln, Feigen. Nun saßen die drei Männer und hielten Brotzeit. Süß nahm und tauchte die Feigen in den Wein. Es war seine letzte Mahlzeit. Schweigend saßen sie und Rabbi Gabriel und Süß waren eins in ihren Gedanken. Und Rabbi Gabriel empfand zum ersten Mal diese Bindung nicht als Zwang und böses Schicksal, sondern als Geschenk. In der Eingangshalle des Rathauses, während dem Süß nochmals das Urteil verlesen und der Stab über ihn gebrochen wurde, warteten auf ihn der milde, welke Rabbiner Falk von Frankfurt und fröstelnd erregt Isaak Landauer. Flockiger, sich lösender Schnee fiel. Durch nebelige, trübe Luft brach immer wieder verschwindend die Sonne. Draußen vor dem Portal drängte sich neugierig und unabsehbar zahllos das Volk. Auf hohen Rädern ragte Karl der Schinderkarren, der Henker mit seinen Gehilfen in grellen Farben um ihn herum. Endlich wurde Süß die Stufen heruntergeführt. Es war den Juden verstattet worden, ihn hier nochmals zu sprechen. So stand nun der Rabbiner Falk bei ihm. Er legte ihm die milden Hände aufs Haupt. Es segne dich der Herr Israels und behüte dich. Er lasse leuchten sein Antlitz über dich und begnade dich. als wendet der Herr sein Antlitz dir zu und gebe dir Frieden. Nun begann auch die Malefikantenglocke zu läuten, dünn, scharf, scheppernd. Und darein mischte sich auf einmal lautes, schmerzliches Weinen. Isaac Landauer schlug seinen Kopf gegen den Torpfosten des Rathauses und heulte ohne Hemmung. Und das Geschepper der Glocke erreichte manches Haus, manches Ohr, das dem Finanzrat Josef Süß-Oppenheimer oft zuhörte, so Männer und Frauen. Und Süß thronte hoch auf dem Karren, gebunden, steif. Schnee fiel auf seine Kleider, auf seinen ergreisten, weißen Bart. Auf drei großen Tribünen, jede für 600 Menschen, saßen die Damen und Kavaliere, die Herren des Hofes, hohe Beamte und Militärs, die auswärtigen Gesandten, die Herren des Gerichts, des Parlaments. Mancher von ihnen, schwer schuldbeladen, hatte gefürchtet, der Hebräer, diese Bestie, werde doch noch durch irgendeinen ganz verschmitzten jüdischen Schlich entkommen. Gleiche Gedanken schlichen jetzt durch ihre Hirne. Der kommt nicht davon. Jetzt ist der Jude dran, der Saujude, der Verbrecher. Dass es jemals so weit kommen konnte. Ausrotten die ganze Judenbrut. Und manche der anwesenden Damen schämte sich, dass sie je bei ihm im Bett gelegen hatte. Süß aber war vom Schinderkahn losgebunden worden. Er stand und blickte um sich, blinzelte. Mächtig angestrengt haben sie sich. Allein um den Galgen mindestens 5 Kompanien. Ja, ja, es braucht viel Strategie, mich aus der Welt zu schaffen. Er sah den Atem der Menge. Zehntausende von Gesichtern, neugierige Weiber, die Münder bereit zum Keifen. Kindergesichter pausbäckig, großäugig, bestimmt so leer und bösartig zu werden wie die Fratzen der Eltern. Und er sah das Vogelbauer, das sie ihm bestimmt hatten, um ihn mit geschickter Maschinerie höher hängen zu können, als der Eisengalgen war. Sah den umständlichen, schimpflichen Apparat der Tötung. Jetzt machten sich die Schinderknechte an ihn heran, öffneten ihm den Rock. Er wehrte sich wild, die Kinder johlten, das Volk brach los, alle Hälse reckten sich, die Henker packten ihn hart, sperrten ihn in den Käfig, legten ihm die Schlinge um den Hals. Da stand er, hörte leisen Wind, überhörte das Gekeife der Weiber und das Geschrei der Kinder, hörte durch die leeren, grausamen Geräusche nur die Stimmen der Juden. Eins und ewig ist das Sein. In ihre Gebetsmäntel gehüllt stehen sie und schreien. Sie wiegen heftig die Leiber, gurgeln, gellen die Sterbegebete. Weißliche Wolken in dem starken Frost ziehen die Worte von ihren Mündern in die Ohren des Mannes im Käfig. Und der Sohn des Marschalls Heidersdorf und der Michaele Süß tut den Mund auf und schreit zurück. Eins und ewig ist der Herr Israels! Der Käfig hebt sich, die Schlinge drosselt zu. Und noch immer schwebt über der Menge die Stimme des Juden. Endlich verlischt sie. In der Nacht nach der Hinrichtung, gegen 3 Uhr etwa, kam ein hagerer, großer Herr herauf zu dem eisernen Galgen. Er hatte 2 Burschen mit sich, verkommene Bürgersöhne, in Stuttgart bekannt als beherzt und zu jeder Unternehmung willens, wenn sie nur Geld trug. Die beiden Burschen stiegen ungesäumt die Leiter zu dem Galgen hinauf. Sie hatten Mühe, die Sprossen waren glitschig und gefroren. Oben hielten sich die beiden Burschen ungebührlich lange auf. Der dürre Herr, der unten wartete, zog nervös die Schultern hoch, schimpfte vor sich hin. Habt ihr ihn? Er ist nicht da. Was? Nicht da? Er ist nicht da. Lass euch hängen. Ihr habt ihn gestohlen. Rädern lass ich euch. Der ganze Jude ist nicht da. Es hängt der andere im Käfig. Dom Barthelemy Pancorbo wollte dem Burschen nicht glauben, ließ schließlich noch in der Nacht durch Leibhusaren amtlich den Käfig untersuchen. Ja, die Leiche war gestohlen, ausgetauscht. Der geprellte Portugiese fluchte, wollte den Solitär, den die Juden mitsamt der Leiche gestohlen hatten. Niemand jedoch half ihm zu seinem unrechten Gut. Der Solitär blieb verschollen. Die Leiche indes in großer Eile in Rupfen gewickelt und der Stapel von Wahn und Kram versteckt, fuhr auf einem Karren nach Fürth. Hausierjuden geleiteten sie, wechselten ab von einem Ort zum anderen. Der Solitär stak am Finger des Toten. Keiner von den Geleitern fürchtete, sein Nachfolger könnte ihn stehlen. In Fürth wurde die Leiche gewaschen, in das weiße, lange Totenleinen gehüllt, eingesargt. Zeigefinger, Mittelfinger, Goldfinger gerichtet im Zeichen des Shin, des Anfangsbuchstabens des göttlichen Namens Shaddai. Ein kleines Häuflein Erde unter das Haupt, schwarze, krümelnde Erde, Zionserde. Die 10 angesehensten Männer der Gemeinde saßen zwischen großen Kerzen und verhängten Fenstern und hielten Wache. Unter sie trat ein Fremder, den sie aber bald erkannten, Rabbi Gabriel, aber gekommen zum Segensspruch. Gerühmt sei der Wahrhaftige, der Richter Israels. Mit den dicklichen Fingern behutsam rührte er die Lider des Toten. Da schlossen sich die Lider. Dann setzte er sich auf den Boden, senkte zwischen die Knie den Kopf. Sehr allein, trotz der Gegenwart der 10 Männer, ein kleines, verlorenes Bündel, hockte Rabbi Gabriel bei dem Toten. Alle Juden aus Fürth waren auf der Gräberstadt, als der in der Stadt als unbekannt gemeldete Tote beerdigt wurde. Sie senkten den Sarg in den Grund. Eitel ist und vielfältig ist und haschen nach Wind ist die Welt. Doch eins und ewig ist der Herr Israels. Dann rissen sie Gras aus und warfen es hinter sich. Wie das Gras melken wir aus dem Licht. Wir gedenken, dass wir Staub sind. Dann wuschen sie sich die Hände in fließendem Wasser und verließen den Friedhof. וינוח בשלום על משכבו ונאמר אמן. Sie hörten Jud Süß von Walter Andreas Schwarz nach dem Roman von Leon Feuchtwanger. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Axel Korti und Hubert Suschka, Josef Süß-Oppenheimer, Hans Korte, Herzog Karl Alexander, Manfred Böhm, Landauer, Erik Schildkraut, Gabriel, Walter Richter, Weißensee, Hannes Messemer, Schober, Volker Eckstein, Kaspar, Hans Bernhard, Naemi, Nina Hoger, Babette, Sabine Wackernagel. In weiteren Rollen Fritz Hammer, Gerd Keller, Werner Kreindl, Walter Laukwitz, Nathan Peter Levinson, Günther Willmann und viele andere. Ton Udo Schuster, Schnitt Christiane Köhler, Regieassistenz Arturo Möller, Musik Peter Zwetkow, Regie Hartmut Kirste. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Saarländischen Rundfunk aus dem Jahre 1981. Dramaturgie Mechthild Tschau.